Erster Weihnachtsfeiertag, 18 Uhr. Der Weltraumaffe ist da. Ja, das war so nicht geplant. Ich wusste schon, dass das heute ein bisschen dünner wird, aber jetzt ist auch noch der Chris krank geworden und ich bin alleine. Und ich sehe schon im Chat ist auch niemand wirklich, wirklich begeistert von der Idee, sich einzuklinken. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht so, wie da draußen streamen wird. Ich habe mal ein paar Sachen aufgemacht und so, aber wenn ich jetzt allein hier Monologe halte, das ist ja auch nicht so spannend. Hier, Fabel, wenigstens du bist da. Okay. Dann blende ich jetzt einfach mal was ein. Genau das hier. So. Da haben wir nämlich Assassin's Creed. Ich fange mal mit was Game-lastigem an, um die gute alten Gamergate-Verbindungen zu feiern. Fibel, könntest du mich in Ruhe monologisieren lassen? Danke. Das ist ein Artikel von videogametourism.at, ne? Auch ein alter, in Anführungszeichen, Freund von uns, schon seit frühen Gamergate-Tagen. Und der hat sich jetzt hier einen Gastexperten eingeladen, der über Assassin's Creed Unity schreibt. Über Assassin's Creed Unity ist ja einiges geschrieben worden, auch als es veröffentlicht wurde, war es in einem bedauernswerten Zustand, technisch. Oh, Feibel, bitte, du nicht auch noch. Es war in einem bedauernswerten Zustand, die Leute haben es zu Recht gebasht. Was ich aber bisher halt noch nicht gelesen habe, ist so eine Kritik. Und zwar geht es hier darum, dass praktisch mit diesem Spiel und der Darstellung der historischen Gegebenheiten praktisch eine antirevolutionäre Stimmung erzeugt wird. Dass also zum Beispiel die Jakobiner hier wirklich böse dargestellt werden, also die Radikalen, die im Endeffekt dann auch für das viele Blutvergießen untereinander verantwortlich waren oder Leute wie Robespierre, der hier angeblich zu negativ dargestellt wird. Es soll angeblich sogar eine politische Kontroverse in Frankreich gegeben haben, die ich also so nicht mitgeschnitten habe, dass hier Tageszeiten wie Le Figaro und Le Monde angeblich sich beleidigt gefühlt haben, praktisch oder stellvertretend für Frankreich beleidigt gefühlt haben. Weil Ubisoft da angeblich die glorreiche Revolution nicht richtig dargestellt hat. Und das Lustige finde ich, dass hier dieser Autor auch in besseren Momenten klingt ganz bewusst die Tradition französischer Mantel- und Degenfilme wie Fanfan der Husar oder Cartouche der Bandit an. Und das ist ja eigentlich schon das Eingeständnis, dass er verstanden hat, dass das Spiel nichts weiter ist als Unterhaltung. Ja, aber ja, offensichtlich hat es nicht gereicht, zu verstehen, dass man einen Hintergrund benutzen kann, vor dem man dann seine eigene Handlung laufen lassen kann. Oder das ganze Konzept von Alternative History, wie es ja zum Beispiel auch The Man in the High Castle darstellt, dass ihm das irgendwie abgeht, offensichtlich. Im Grunde dient die Handlung als Vorwand für möglichst spektakuläre Spielszenen. Ausbruch aus der brennenden Bastille, Verfolgungsjagd mit Montgolfier über die Dächer von Paris. Ja, genau. Das ist so. Im Grunde dient die Handlung als Vorwand für möglichst spektakuläre Spielszenen, weil so funktionieren Videospiele vor realistischem Hintergrund. Wird ja auch keiner erwarten, dass er nach der zwei oder drei Staffeln, Folgen Call of Duty dann weiß, wie Krieg funktioniert. Ja, eine Herabwürdigung all dessen, was die Franzosen ausmache, hat hier der ehemalige Minister Jospin gesagt. Eine Auslegung der Geschichte zugunsten der Verlierer, weil man da ab und zu Aristokraten vor der Guillotine retten muss. Feibel, du bist heute echt hartnäckig, du nervst. Ist dir das klar? Ja. Und ja, und hier auch der Satz, dass Ubisoft angeblich nie vergisst zu beteuern, dass es in Spielen nie nicht um Politik oder Religion geht, sondern ums Spielen. Ja, wie wäre es, wenn man denen einfach mal glaubt? Also, weil ich glaube, dem Großteil der Spieler, denen gefällt zwar auch der historische Hintergrund, aber es, ja. Mit dem Großteil der Spieler wird es vor allem darum gehen, dass er eine gute Zeit hat. Ah, und dann kommt hier wieder das Typische, alles ist politisch. Ja. Die Spiele entstehen nicht in sterilen Laboren ohne Kontakt zur Außenwelt, obwohl das eigentlich eine fast passende Metapher ist. Die Spiele entstehen ja nun mal nicht auf dem Marktplatz. Sie übernehmen Ideen aus Filmen, die sie gesehen haben, aus persönlichen Erfahrungen, aus der Tageszeitung. Ist bei jedem Kunstwerk so. Also da bin ich. Ich weiß gar nicht, was der Typ hier will im Endeffekt. Dann haben wohl auch noch zwei Historiker sich berufen gefühlt, Bücher bzw. Artikel zu der Sache zu veröffentlichen. Der eine entschied sich dazu, in seinem Teil allgemeine Überlegungen zum Verhältnis Spielgeschichte anzustellen, während Laurent Tocqueau in seinem Teil akribisch auf die Details des Spiels im Spiegel der Alltagsgeschichte eingeht. Martin argumentiert, das Narrativ des Spiels sei dem Genre Science Fiction zuzuordnen, wodurch es einer getreuen Geschichtsschreibung nicht verpflichtet sei. Also da hat mal jemand was verstanden. Aber natürlich weiß hier unser Autor das besser. Die fantastischen Elemente des Spiels ungeachtet sehr wohl historische Authentizität als Verkaufsargument im Marketing benutzen. Also, Feibel, du willst meinen Wahnsinn heute vollständig machen, oder? Sehe ich das richtig? Kannst du mal aufhören? Oder herkommen. Komm her und schnur uns einen vor, dann ist auch gut. Verdammt nochmal. Vielleicht hilft ein Leckerchen. Leckerchen? Leckerchen auch nicht? Nein. Na super. Ja, ich muss jetzt hier mal nach dem Kater gucken. Ich bin sofort wieder da. Schnuffe. Dann komm halt mit an den Tisch. Vielleicht ist das ja besser. Oh, nein. Also, dass sich hier jemand praktisch auch echt dazu versteigt, dass so ein Spiel in irgendeiner Art und Weise der absichtlichen Herabsetzung eines französischen Identitätsbausteins dient. Also ich Pfeibel. Kannst du bitte, bitte, bitte aufhören? Der Sack nutzt das voll aus, dass ich hier alleine bin, als ob er es wüsste. Was ist denn mit dir los? Weil normalerweise kann ich mich dann mehr muten und dann kraule ich den 5 Minuten durch und dann ist auch wieder gut, ne? Aber wenn man alleine ist, ist das nicht ganz so einfach. Ach ja, genau. Ja, jetzt hat er mich schön rausgebracht. Also hier wird dann auch kritisiert, dass halt die Masse der revolutionären Bürger als zu negativ dargestellt wird in Paris praktisch. Also dass das alles blutrünstige und ständig nur irgendwie nach Köpfen schreiende Monster sind und so. Och Gott, ey, Feivel, hör auf. Ist ja echt nicht zu ertragen heute. Oh. Ja, macht echt viel Sinn zu streamen, so wenn der Kater im Hintergrund völlig abgeht. Jetzt ist er wenigstens im Schlafzimmer, vielleicht hört er ihn dann nicht mehr so laut, aber er schreit immer noch weiter. Also es wird praktisch vorgeworfen, dass hier das Narrativ der Revolution, dass die Revolution im Narrativ von Assassin's Creed Unity nicht mehr als Freiheitskampf, sondern als brutaler Modernisierungsschritt gedeutet wird. Also wir sehen hier schon antiprogressiv praktisch, dem Autor und den Franzosen, die da gemeckert haben, ist es offensichtlich so, dass hier halt die Kräfte des absolutistischen Frankreich einfach zu positiv dargestellt werden und der Mob einfach zu sehr als Mob mit Fackeln und Mistgabeln dargestellt wird. Außerdem ist mir auch überhaupt nicht klar, warum sich der Autor hier um die armen Franzosen und ihre Identität so sehr schert, wo doch normalerweise diese Abteilung sowieso mit Nationalität mal gar nichts anfangen kann. Warum ist es also auf einmal von Ubisoft frech, praktisch hier die französischen Nationalstolz zu verletzen? Aber wir erinnern uns an Call of Duty 1 bis, keine Ahnung, oder Battlefield 1942, wo die Deutschen auch ganz klar Kanonenfutter sind. Das würde keinem von denen einfallen, irgendwie sich da in irgendeiner Art und Weise drüber aufzuregen. Aber hier sind Nationalstaaten und Nationalstolz offensichtlich auf einmal okay. Warum auch immer. Zugestanden, ein Spiel alleine wird nicht zur Gefahr für die moderne Demokratie. Ja, schön festgestellt. Aber was ich mit all dem sagen will, ist, dass kein Spiel unschuldig ist. Assassin's Creed Unity transportiert ganz eindeutig eine angelsächsische Perspektive auf die französische Revolution. Also, man kann sich ja viele lustige Sachen ausdenken, aber was soll das sein, eine angelsächsische Perspektive? Weil da, ich meine, also ich, weil es in England noch eine Monarchie gibt, oder was? Und wie ist es dann damit zu vereinbaren, dass Ubisoft ja eigentlich auch ein französischer Konzern ist und ich verstehe es nicht. Aber ja, das ist halt der New Games Journalism. Hauptsache überall Probleme sehen und überall die Politik reinbringen. Auch wenn sie da eigentlich gar nicht reingehört. Ich verstehe es auch nicht. Guten Abend. Ach, hast du dich aus dem Bett gequält? Das ist Ja, ich ja. habe hier nur deinen Monolog gehört und ich dachte, okay, ich kann mich einfach muten, wenn ich husten muss. Also ich werde mich dann mal ständig muten. Aber das ist cool, so ganz alleine. Ich glaube, ich hätte echt einen trockenen Mund gekriegt auf die Dauer. Ja, wir können auch gleich noch ein Video gucken oder irgendwas Seichtes. Ja, das ist ja gut. Okay, also, und hier der letzte Absatz ist halt wieder: dieses Spiele müssen erwachsen werden, Ding in anderer Form. Unity einfach nur ein Spiel, das mit der Geschichte spielt. Man möge mich nicht missverstehen. Das ist an sich nicht verwerflich. Ebenso wie Romane und Filme sollten auch Spiele das Recht zur künstlerischen Freiheit haben. Dann sollten sie aber auch endlich den Anspruch aufgeben, nicht politisch zu sein. Natürlich sind sie politisch. Natürlich nehmen sie Einfluss auf unser Denken. Im besten Fall inspirieren sie uns. Im schlimmsten Fall blenden sie. Nun ist es aber so, dass ich auch meine Informationen über geschichtliche Vorkommnisse eigentlich nicht aus Videospielen ziehe. Selbst wenn diese Videospiele in der Zeit spielen, ich sag mal, Age of Empire hat mir jetzt auch nicht erklärt, wie die athenische Demokratie funktioniert, sondern das habe ich woanders her. Und da kommt halt wieder die Medienkompetenz ins Spiel. Wenn ich halt Fanfan der Husar oder Cartouche der Bandit gucke, muss ich halt wissen, dass ich keine akkurate Abbildung des historischen Frankreich vor mir habe. Also, Eugen Pfister auf Videogametourism.at über Assassin's Creed Unity. Ja, haben wir mal was Lockeres zum Einsteigen gehabt. Ich habe hier, nur mal um Chris zu informieren, auch erstmal nur meine Tabs aufgemacht, weil ich bei den anderen gar nicht wusste, unbedingt, worum es geht. Ich glaube, ich habe gar nichts eingereicht diese Woche, oder? Das nee, ist von Ebel hier. Ja, Ebel hat noch eine ganze Latte, aber das ist halt viel kompliziertes Zeug, ja, wo ich ohne Ebel gar nicht so unbedingt dran möchte. Ja, wir können ja deine Sachen machen und dann vielleicht noch eins von den Videos, die wir hier haben. Ja. Ach ja. Okay, das geht hier um Berlin. Und zwar habe ich das reingenommen, weil das für mich irgendwie vielleicht mal ein Lichtblick ist, was die öffentlich-rechtliche Presse angeht. Weil hier, das ist zwar nur ein Kommentar, nur ein Meinungsartikel, nur ein Journalist mit Haltung, aber der spricht wenigstens das aus, was viele von uns, denke ich, von den gemäßigteren Merkel-Kritikern in letzter Zeit sich gedacht haben, nämlich was ist mit dem Zorn? Was ist mit dem so nicht und schon gar nicht hier? Und wenn wir dich kriegen, machen wir dich alle, wie es Helmut Schmidt damals den RAF-Terroristen gesagt hat. Ja. Null Emotionen, kein Zorn. Zorn ist aber wichtig. Es geht um unsere Lebensweise, um unser Land, um das, was viele Menschen hier geschaffen haben. Das finde ich halt für einen Öffentlich-Rechtlichen dann doch recht interessant. Also jetzt werden es immer mehr hier. Hallo Mondaff. Hallo. ja, also was Politiker nicht zu sagen wagen, der Typ ist ein Drecksack, nicht nur ein Täter, sondern ein Drecksack mitsamt seiner mörderischen Ideologie. Warum sagt das keiner? Weil Politiker mit anderem beschäftigt sind, mit dem Üblichen? Zum Beispiel, dass die Tat nur den Rechten nutze. Der Bürger soll auf den Weihnachtsmarkt gehen, die Blockflöte zum Fest hervorholen. Das ist ja das, was mich echt stutzig gemacht hat an den Reaktionen in der letzten Woche, dass wirklich keiner mal gesagt hat, jetzt reicht's. Wir lassen uns das nicht mehr bieten von euch Arschlöchern. Ich glaube, die Leute sind mittlerweile einfach viel zu abgestumpft und die Politiker hatten ja wirklich irgendwann mal an einem bestimmten Punkt die Eier zu sagen, ja, wir müssen halt lernen, damit zu leben. Wo wir noch im Stream gesagt haben, oh mein Gott, wie kann man nur so eine Aussage tätigen? Aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich schon so, dass die Leute so irgendwie, keine Ahnung, ja, die zucken mit den Schultern und sagen, gut, es ist halt jetzt so passiert und rückgängig können wir es nicht machen. Ja. Mal abgesehen davon, dass es schwer ist zu wissen, was soll man in so einer Situation überhaupt noch machen? Weil wenn du dich beschwerst, oder irgendwas kritisierst, wirst du niedergemacht. Und ja, wenn du dann halt eben den Verständnisvollen machst und sagst, ja, diese Leute sind radikalisiert worden, das hat nicht unbedingt was mit dem Islam zu tun, sondern auch mit deren Umfeld und dass halt der Glaube ausgenutzt wurde, dann veränderst du auch nichts, weil das ja dann nicht geändert wird. Ja, aber ich überschätze vielleicht die psychologische Komponente, aber wie gesagt, ich fand halt, was Schmidt damals gesagt hat, ist auch so ein psychologischer Kick für die Bevölkerung irgendwie, der so, nicht aufgeben, wir schaffen das, aber in einer aggressiven Art und Weise, halt in einer Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, da will sich jemand schützen vor sein Land stellen und nicht wie bei den jetzigen Politikern, die sich alle nur schützend vor ihr Narrativ stellen wollen. Ja. Oder roboterhaft ein Mantra runterbeten, das das Nachdenken betäuben soll. Wir schaffen das, wir schaffen das. Wer glaubt denn das heutzutage überhaupt noch? Ja, ja, auch dieses, was du eben erwähnt hast, war ja auch wieder wie die Gebetsmühle hier am tibetanischen Tempel die Woche unterwegs. Dass ja, wir müssen irgendwie besonnen und wir müssen den Rechten nicht auf die Wasser auf die Mühlen gießen und etc. pp. Das ist. Ja, aber das ist doch wieder dieses sogenannte Whataboutism, oder? Wenn man sagt, ja, natürlich, da hat jemand einen LKW in eine Menschenmenge gefahren und alle Wakbar dabei gerufen, aber was ist denn mit den Rechten, denen das jetzt in die Hände spielt? Ja, und das ist einfach nur eine total bescheuerte Argumentationsweise, weil, ja, was ist denn mit den Rechten? Die haben keinen LKW in eine Menschenmenge gefahren, ja. Die werden vielleicht auch radikalisiert, aber welche Gefahr ist denn jetzt momentan am größten? Ja, das ist halt die Frage, die man sich nicht zu stellen wagt, weil ganz einfach die Antwort dann heißen müsste, ja, der Islam wird in seinen Ursprungsländern dazu benutzt, um Menschen zu radikalisieren, zu Fanatikern zu machen, zu Selbstmordattentätern. Und in Deutschland ist das genauso der Fall. Das wäre dann die Antwort und davor haben die meisten Angst, das einsehen zu müssen. Ja, aber das ist doch auch kontraproduktiv. Wenn ich die ganze Zeit sage, ich schütte da Wasser auf die Rechtmühlen etc. pp. Und halte den Deckel drauf, irgendwann ist der Druck zu hoch unter dem Deckel. Und dann passiert halt was dann, wo sie dann hinterher sagen können, ja, dass das passiert, das zeigt ja, dass wir recht hatten. Ja. Du kannst halt nicht den radikalen Islam und diesen konservativen Ruck, diesen, ich will es gar nicht Rechtsruck nennen, ja, diesen konservativen Ruck gleichzeitig einschränken. Das geht nicht. Da machst du einen Spagat, den du nicht schaffst. Ein Spagar. Ach stimmt, den Stream habe ich ja erst vor kurzem gesehen. Das geht einfach nicht. Du musst die Leute auch mal sauer sein lassen. Es ist einfach so, ja. Wenn du das nicht erlaubst, fühlen die sich nachher noch bestätigt und glauben tatsächlich, weißt du, dann entstehen halt eben diese Gedanken, ja, wir haben eine Politik und wir haben eine Medienlandschaft, die eindeutig islamistischen Terror toleriert, was ja nicht stimmt. Der Anschlag wurde ja überall verurteilt, ja. Aber das denkt man dann halt, wenn man halt da niedergebrüllt wird und nicht mal sagen kann, ich finde das voll scheiße und so, ja. Und wie er hier sagt, sie wollen den Gegner nicht benennen, Salafisten, radikaler Islam, alle, die ein Buch des 7. Jahrhunderts für wichtiger als das Grundgesetz des Landes halten, das sie aufgenommen hat und versorgt. Besser kann man es gar nicht zusammenfassen und ich kann es nicht oft genug sagen, das ist von einem öffentlich-rechtlichen Sender dieser Kommentar ins Netz gestellt worden und das riecht doch ein bisschen nach Morgenluft, muss ich sagen. Wenn wir nicht nächste Woche irgendwie erfahren, dass Frank Wahlig nicht mehr SWR-Hauptstadtkorrespondent ist. Das kann natürlich auch passieren. Ja, ich meine, heutzutage musst du ja schon ein politisches Amt ablegen, wenn du die falsche Seite auf Facebook likest. Also, wer weiß das schon. Ja gut, aber auf der anderen Seite, er erwähnt ihn hier ja auch, wenn man gesehen hat, was Stegner im Zusammenhang mit dem Attentat in Berlin getwittert hat. Oh, der Pöbelralle, ja, ich hab's auch gesehen. Da, also, so jemand kriegt's Maul halt nicht verboten, weil er ja natürlich für das große Gute und so, aber ja, apropos für das große Gute, wir haben mal wieder die Antifa zu Gast. Ja. Echt? Mal den Disclaimer vorneweg wieder, also mit den Identitären, die kann ich nichts groß anfangen, aber die haben ja wieder so ein paar Aktionen gemacht nach Berlin. Unter anderem haben sie die CDU-Geschäftsstelle Besitz streikt. Irgendwann vor ein paar Tagen. Am Mittwoch. Und hier, das ist halt der Bericht auf der links unten in die media.org. Wer das nicht kennt, das ist ein im Ausland gehosteter Blog, auf dem die Linksradikalen und die Antifa praktisch ihre Koordination und ihren Nachrichtenaustausch betreiben. Es ist extreme Hetze teilweise, Doxing, also es werden Fotos von AfD-Leuten eingestellt und mit dem Aufruf, denen doch irgendwie den Tag zu verhageln etc. pp. Habe ich jetzt auch von unserem Hate Speech Minister noch gar nichts drüber gehört, vielleicht weil es aus dem Ausland kommt, aber eigentlich gehört sowas ja mindestens genauso bekämpft wie eine rechte Hate Speech Seite. Und hier ging es halt darum, dass diese Identitären also da vor der CDU-Bundeszentrale Aufstellungen genommen haben und dann haben sich die Antifas über ihr Netzwerk halt verabredet, dorthin zu fahren und den irgendwie aufs Maul zu hauen. Ja. Als einer der antifaschistischen Aktivisten, den sich unter ihnen befindlichen Luca Kerbel, Leiter der Identitären Bewegung Steiermark, aufhielt, um ihm ein Geständnis zur Aktion und der IB-Zugehörigkeit zu entlocken, wurde dieser frech. Unter dem Zurückpfeifen der anderen Pfeifen wollte dieser nun mit dem Rest schnellstmöglich den Rückzug antreten. Dies konnte und wurde ihnen nicht gewährleistet. Nach folgenden Wortgefechten kam es zur körperlichen Auseinandersetzung. Trotz circa dreifacher Überlegenheit rannte die Gruppe von 15 Identitären zurück Richtung CDU-Bundeszentrale, um sich bei der Polizei in Sicherheit zu bringen. Ja, wie, warum wohl? Ja, man könnte glatt auf die Idee kommen, die Leute wollten keinen Streit. Oder wollten halt keine körperliche Gewalt in politischen Auseinandersetzungen. Aber Nazis jagen ist für uns in Zeiten des militanten und radikalen Rechtsrucks ernst zu nehmen. Also deswegen jagten wir sie zurück zum Ort ihrer Aktion und dabei mussten einige der Identitären, unter anderem der schon erwähnte Luca Kerbel, verdiente Schläge und Tritte einstecken. Was lese ich hier eigentlich? Was seid ihr? Die SA? Das ist echt. Ja, das ist ja, die Seite ist ja auch so ein einziger Kreisfix. Ja, und natürlich kriegst du da Applaus dafür, wenn du halt andere Leute schlägst, trittst und so. Das ist halt, ja. Was soll ich jetzt groß dazu sagen? Ich meine, wir kennen Indie Media, ne? Auch durch Kraut und Tee, der da damals gedoxt werden sollte. Und gut, das wurde schnell gelöscht, Gott sei Dank. Aber ja, das ist halt auch eine Seite da. Kochen die Ideologien auf den gemeinsamen Nenner runter und das ist halt eben mit Scheuklappen alles andere verteufeln. Auf eine sehr faschistische Art und Weise, finde ich. Als kleines Souvenir haben wir eine schicke Mütze ergattert. Also Diebstahl, Körperverletzung, das sind laut der Antifa die legitimen Mittel der politischen Auseinandersetzung. Und natürlich werden unten auch noch neben Nazis gleich noch die Sicherheitskräfte mit in den Sack gesteckt, auf dem Wir man müssen die draufhauen kann. gleich mal antanzen. Schau Ich mal, glaube, das wäre das der Beste. Codename Trident bietet uns gerade an, dass er mal einen Schwank aus seiner Zeit bei der Antifa erzählt. Ich war auch mal bei der Antifa. Also die Sache ist halt eben, ich kann das kaum erzählen, weil sonst habe ich die Bullen vor der Tür stehen. Also Sachbeschädigung ist üblich. Polizisten angreifen, habe ich alles mitbekommen. Also das ist halt eben, wie soll ich sagen, so eine Art Gewaltparty. Ja. Denkt man, man kennt jemanden. Ich bin eher so, ja, was soll ich groß dazu sagen? Ich, ja, Ja, wie ja, bist du keine denn da Ahnung. drauf Ich bin gekommen? jetzt auf jeden Fall viel vernünftiger. Sagen wir es mal einfach so. Okay. Und wie kommt man da so rein? Ist ganz normal. Ich meine, ich hatte Punk-Freunde und die sind da mal mitgelatscht, weil von wegen Randal ist ja auch Action und wir haben uns halt eben einen angesoffen, sind da mit und haben dann halt ein bisschen Terror gemacht. Und die politischen Hintergründe, die das manchmal hatte, war ganz einfach, die sind ein bisschen anders als wir, also gibt's aufs Maul. Und meistens waren das halt dann irgendwelche Sachen wie zum Beispiel, was waren das damals alles noch? Ich glaube, da müsste ich mal die Fotos durchgucken. Ja. Aber es war halt eben einfach Freundeskreis und dann ja, Mitläufertum. Ich gebe es nicht gerne zu, ich bin Individualist, aber damals war ich halt jung und blöd und keine Ahnung, ich bin natürlich auch nicht stolz drauf. Ja. Ja, das ist dieses, ich habe das ja gestern im Zusammenhang damit gesagt, dass ich in meiner Jugend irgendwie die RAF idealisiert habe. Das Ja, ist natürlich, dieses also da rebellische verteidigt man dann Ding. natürlich auch, ja. Indem man sagt, ja, Aber das System damals hat ja es klingelt ja denen auch noch keine das andere Telefon, Möglichkeit ich gelassen. bin gleich wieder da. Ja. Weißt du, das ist ja, da wurde ja mit Polizeiterror die ganzen Gegendemonstranten niedergeknüppelt und auf diese Gewalt konnte man sich ja gar nicht anders, konnte man sich ja gar nicht verteidigen anders als mit Gewalt und so. Ja, dass dabei halt eben die ganzen Unschuldigen gestorben sind, das wird dann halt immer vergessen irgendwo. Aber wenn du halt 15, 16 Jahre alt bist und dich eigentlich gar nicht so gut damit auskennst, dann glaubst halt erstmal alles, was dir die Leute erzählen. Und dann kriegst du ein bisschen Abstand dazu und machst mal was anderes. Ich war zum Beispiel bei der Bundeswehr. Und hab dann all die Leute, die meine super dicken Freunde waren, habe ich alle verloren, weil ich bin ja Staatsdiener gewesen, ne? Und ja, hab dann einen neuen Freundeskreis aufgebaut und mit ein bisschen Distanz dazu, das mal aus der Ferne zu betrachten, bin ich da, wie gesagt, gar nicht mal so stolz drauf, ja. Und nach wie vor der Meinung, dass das auch ein Umfeld ist, in dem da halt ziemlich radikal sein muss, um auch irgendeine Form von Anerkennung zu kriegen. Ja? Also halt eben der most edgy Punk ist dann da der King. Also, ja. So, jetzt bin ich auch wieder da, sorry. Weihnachtsanrufe. Ja, das waren die Antifas. Nee, ich möchte mich nicht Tja. anmelden. Und hier haben wir die, wie auch immer man die jetzt nennen will. Zusammenstehen. Hashtag zusammen. Wer sich das Artwork und den Hashtag anguckt und dem, was da drunter steht, kann sich schon ungefähr vorstellen, wenn er uns länger sieht, aus welcher Ecke das kommt. Und ja, du hast recht. Unter anderem zum Beispiel Kybra Gümüsei sind an dieser Aktion beteiligt. Das ist wieder der Versuch, einen Hashtag durchs Internet zu treiben und sich an irgendwas festzuhalten, um noch mehr als TV-Experte oder Interviewpartner wahrscheinlich irgendwie an Gewicht zu gewinnen. Es ist nicht toll, wie sie hier mit Teelichtern gegen den internationalen Islamismus. Ach nee, stimmt, nein, die sind ja gegen die Rechten. Gegen die schreckliche Gefahr des Rechtsrucks vorgehen. In verschiedenen Städten. Das hier finde ich eigentlich die beste Aktion. Ich wette da. Warum haben die das nicht auch in Raqqa und in Aleppo und Mosul gemacht? Weißt du, du lässt einfach so Brigaden von Leuten mit Herzchen in diese besetzten Städte reinmarschieren. Da nimmt der IS doch Reis aus, oder? Mich würde mal interessieren, in welcher Straße die das gemacht haben und ob man da gut durchfahren kann. Man muss ja eigentlich nur reinfahren können. Also, ja. Vor allem auch unter dem Aspekt, dass das, man hört ja ständig, man soll die Anschläge nicht instrumentalisieren, aber was sind dann diese Aktionen hier? Also nicht unbedingt jetzt jeder Einzelne, der da mit dem Herzchen steht, aber sowas wie Zusammenstehen. Was ist das? Ist das nicht auch Instrumentalisierung? Virtual Signaling halt, ne? Ja. Du bist ja erkältet, ne, Caps Lock? Ja. Ja, dann schon mal gute Besserung. Ja, also, wenn euch jemand auffordert, zusammenzustehen, wisst ihr jetzt, aus welcher Ecke das kommt und sagt einfach nein, danke. Sonst passiert nämlich euch auch irgendwann sowas hier. Das war so eins von den Sachen, die ich eher so als heitere Zwischending einstreuen wollte. Die Students of Color Conference turns into oppression Olympics, leads to fight and canceled sessions. Also sie, weil an der University of California gibt es eine jährliche Konferenz für Students of Color. Und diesmal ist wohl ein bisschen was schief gegangen. Es gab wohl einige Spannungen und also es ging vor allem um den Kern der Sache Fighting Anti-Blackness, also Anti-Schwarzentum bekämpfen. Ja. Und es wurde wohl nicht ordentlich vorher gesagt, dass das das Thema sei. Und dann fingen einige an, als Leute dann Vorträge gehalten haben, die nicht zu dem Thema passten, fingen einige Minderheitengruppen dann an, das wird so nicht gehen. Und diesmal müsse es dass es nicht nur über Anti-Blackness gehen kann, sondern die anderen Minority-Gruppen wollten halt, dass es, wenn schon, um Anti-Minority-Gewalt geht. Aber wie wir aus Black Lives Matter und so gelernt haben, verstehen viele Aktivisten da keinen Spaß. Und dann gab es natürlich gleich Ärger. Zum Beispiel hier in einem der größeren Workshops hat jemand gefragt, warum nur diese Anti-Blackness-Sachen diskutiert werden. Und daraufhin hat ein Afroamerikaner dann gesagt, dass schwarze Studenten die unterdrücktesten sind. Und dann hat der Muslim gesagt, nee, aber im Mittleren Osten werden Leute bombardiert. Also Oppression Olympics. Ja. Ich bin höher als du auf dem Progressive Stack. Ich bin unterdrückter und mir geht's ganz viel schlimmer und so. Und daraufhin sind wohl wirklich Veranstaltungsteile abgesagt worden. Und ja, also scheint irgendwie alles nicht zu funktionieren mit den Safe Spaces und so. Also sobald dann da innerhalb der einzelnen Safe Spaces Meinungsverschiedenheiten sind, scheint das alles auseinanderzubrechen. Das ist eigentlich sehr witzig, wenn man mal auf diese rechtslastigen Foren guckt, dann wird da immer wieder behauptet, dass halt eben dieser Progressive Stack einzig und allein dazu benutzt wird, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Ja, also halt die verschiedenen Minderheiten, die verschiedenen Benachteiligten und dass es dazu benutzt wird, das denke ich nicht. es ist eher so, dass diese die Minderheiten machen das ganz alleine, ja, weil halt eben sich jeder am benachteiligsten, am ja, zurückgedrängtesten, wenn das ein Wort ist, fühlen. Und ich denke mal, das Problem an der Geschichte ist ganz einfach diese Diskussionskultur, die da haben, weil die unglaublich aggressiv und ich-bezogen ist. Ja. Ja, das war mein Teil so. Dann werde ich jetzt mal den Chris einblenden. Weil der hatte auch wohl noch ein paar Sachen geöffnet. Bist du da? Ja, ich bin da. Ich muss mich nur immer entmuten. Ja, ich habe jetzt ein paar Sachen von Ebel geöffnet, die ich jetzt so im kurzen Durchgucken gesehen habe, über die wir nochmal reden können. Das erste war hier diese Internetseite, die das BKA angelegt hat, wo man da Hinweise geben konnte, die wurde irgendwie gehackt. Gerade hier das Hauptstadtstudio. Und noch nicht gesehen, ob hier auch drin steht, wen man dafür, ob es dafür irgendeinen Verdächtigen gibt, aber auf jeden Fall ja, sieht man mal schon, wie das hier probiert wird, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Leute das nur aus Jux-und-Dollerei gemacht haben. Ich glaube, es war ein Teil des Anschlags. Ja, würde ich quasi schon sagen. Quasi das halt dann. Ja, also entweder ein völlig derangierter Troll ohne irgendwie Verständnis dafür, in welcher Gefahr er sich dabei begibt, wenn er sowas macht, oder halt jemand, der wirklich wollte, dass halt die Informationen langsamer fließen. Hm. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ja, und dieses war ja diese Woche auch noch mit dem mit dem Einkaufszentrum-Anschlag. Ja, aber die sind ja freigelassen worden, weil sich der Verdacht nicht erhärtet hat. Also, okay. Ja, die sind gestern oder vorgestern freigelassen worden. Es gab ja noch mehr, also es gab ja auch, die haben ja auch in Tunesien wohl jetzt eine Zelle ausgehoben, zu der der Amri gehört haben soll, gestern. Mhm. Also ein bisschen was passiert. Oh, Toxic Nepalicity. Ja, also ich glaube, die Überschrift sagt schon so ziemlich alles. Den Text ist noch nicht gelesen, aber können wir noch mal reinschauen. 15-Jährige, ja. Ja. Ja, wie sind da die Hintergründe? Also ich meine, okay, da steht ja jetzt, dass halt eben... Sie ist erstickt, weil sie sich ein Feuer gemacht hat. Es gibt ja in mehreren Kulturen dieses Ding, dass menstruierende Frauen praktisch als unrein angesehen werden und dass die ausgesondert werden aus der Gesellschaft, solange sie unrein sind, sozusagen. Ich denke, das ist dann in dem Fall halt hier auch so Brauch. Ich denke mal, dass Abel das auch um zu zeigen, wie toxic die Masculinity in Deutschland ist, zum Beispiel. Also, weil wir ja hier auch die Frauen in kleine Hütten ohne Abzug sperren, wenn sie menstruieren. Gut. In vielen Fällen. Oh, okay. Das ist ja auch bitter. Das ist dann, die stand da gerade noch, dass die Hütte dann da ist, wo auch Exkremente und Vieh und irgendwie, also in der dreckigsten Ecke des Ortes. Super. Warte mal, was? Facebook-Checker will outrun fake news is accused of defrauding website to pay for prostitutes. And its stuff includes an escort pornstar and weißwichsen Dom. Aha. Ja, keine Ahnung, aber es klingt lustig. Es klingt schon mal irgendwie, keine Ahnung. Ja, also, das kann nur ein Zufall sein. Warte mal, Facebook has announced plans to shake. Ja, das weiß ich. Snopes. Snopes ist eine Ressource für diese Fake News da. Also für das Herausfinden von Fake News. Ach, da wird über 3, 4 Ecken wieder die Verbindung hergestellt. Von welcher Seite ist denn der Artikel? Das ist hier Daily Mail, glaube ich. Ja. Ah ja, okay. Ja, okay. Ja, aber das auch ist lustig, ja dann, dass sie da. Ja, aber sind das nicht Fake News? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt bestimmt spätestens schon. Aber dass sie auch mal Zahlen Das ist genannt hier. werden und so, ne, würde ich mir bei der AA-Stiftung auch mal wünschen. Aber hier kann man ja nur darüber berichten, wie toll und wichtig das alles ist. Jetzt war ich da 98.000 US-Dollar ab und also von der Firma und Ja, und bezahlte damit. dann hat seine Ja, Alte und sich von ihm scheiden lassen und er hat eine Ex-Pornstar und Escort-Dame geheiratet, die jetzt auch für die Firma arbeitet. Also geil. klingt schon irgendwie plausibel, die Geschichte. Ja, And das. she has posted on Snopes while smoking pot. Das ist natürlich dann das Ende. Das absolut Schlimmste, ja. Hier haben wir auch nochmal die Mail. Oh Und mein Gott, ja. dieses Mal mit einem alten Für Bekannten Steffen. von uns. Ah, der Obwohl, ja, Till. genau. Und zwar ist das hier dieser Mann. Ist noch, woher wir den kennen? Aus der Nein heißt Nein-Debatte. Genau, aus der Nein-Heißt-Nein-Debatte im Bundesrat. Das war der sich so lieb bedankt hat und sich so gefreut hat, dass die ganzen hier Frauenverbände sie so gelobt hätten, dass das alles so super gelaufen ist. Und Feierei hier! Schönen guten Tag, hallo. Hi, Abel. Hallo Abel. Wir Der ist besprechen jetzt. gerade dein Volk, du hättest es bestimmt mit mehr Energie vorgetragen. Auf jeden Fall. Aber hallo, was geht so? Ich habe einen sitzen. Oder zwei. Ja, der Abel hat ein Sitzen, Wasser ist blau, der Himmel ist voll mit Wolken. Ja. Okay. Ja, hier mit dem grünen Heini, also wo der doch, weil er irgendwie wegen Hate Speech Angst hatte, dass die Leute dann gegenüber Menschen mit arabischem irgendwas dann Ja, sich das böse ja. verhalten. Genau, Aber ich meine, dabei. das ist doch eh ein Witz, ja, weißt du, dann macht er sich, weißt du, dann verhindert er effektiv, dass das Bild gezeigt wird, ja, aber mittlerweile weiß doch jeder eigentlich direkt, ja, wenn die Polizei die Herkunft oder die Nationalität des Täters nicht preisgibt und keine Bilder teilt, ja, sorry, aber das ist ja mittlerweile echt so, da weißt du schon, ja, das muss irgendwie so, irgend so ein Südvolk sein, ja, Ja, weil und vor wie allem würden die das auch, sonst machen, was ja. bringt es denn, wenn in Hamburg keine Bilder gezeigt werden, wenn um ihn rum das Internet existiert? Das ist doch völliger, das Richtig. ist Schildbürgertum. Bullshit. Ja, Naja, natürlich. Ja. er hat schon eine Mauer um Hamburg gebaut. Wie schnell er kann das, er als Justizminister. Das Ding ist doch auch, dass wir doch hier eigentlich in einem relativ zivilisierten Land leben, wo man jetzt, wenn jemand falscherweise durch die Medien geht mit seinem Bild dran, jetzt danach dann wahrscheinlich sich kein Mob bildet, um ihn dann irgendwo aufzugabeln. Also wenn es jetzt wirklich eine Falschmeldung gewesen wäre, dass es der Typ war, dann kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass wir so unzivilisiert sind, dass man dem dann eine harte Zeit darüber gibt, dass er falsch verdächtigt worden ist. Also Ja. das ist halt, das sind halt Grüne, Diese weißt Quote ist die allerbeste. du. Ja gut, ich meine, andererseits leben wir in einer Welt, in der es tatsächlich, wie soll ich sagen, Nachrichtenseiten gibt, die glauben, dass Sam Hyde ein gesuchter Massenmörder ist. Ne? Ja, das Was stimmt soll ich jetzt auch. noch dazu sagen? Nee, aber ich finde das echt bedenklich, gerade in Bezug dazu, dass halt eben Fake News illegal werden sollen. Ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass das wunderbar miteinander harmonisiert. Ja, du hast einerseits Politiker, die effektiv verhindern, dass irgendwelche Informationen nach außen gelangen, sobald halt irgendjemand Amok läuft und ein Täter gesucht werden soll. Und es wird sich da mehr Sorgen um ein Image gemacht als um einen Täter, den man eventuell leichter fassen könnte, wenn man halt dann zum Beispiel auf Twitter sein Bild zeigt. Ja. Vor allem das Und Ding ist. was meinst du, wie schnell man mit diesem blöden Fake News Scheiß irgendwelche Twitter-Accounts oder irgendwelche Nachrichtenseiten mundtot machen kann und denen sagen kann, mach den Artikel da weg, ja, wenn man nicht möchte, dass herausgefunden wird, dass es zum Beispiel wieder mal ein Tunesier war oder ein Afghan oder so, der da explodiert ist, ja. Ja, weißt du, es ist also jemand fährt mit dem Truck aus Versehen durch den Weihnachtsmarkt. Das war bestimmt jemand, der einen Schlaganfall hatte und der dann noch, keine Ahnung, 50 Leute erwischt hat. Weißt du, Ja, wenn es eben. irgendwie 9 Leute wären, dann würde ich auch sagen, ha, komm, vielleicht war das wirklich ein Herzinfarkt oder so. Aber wenn ich dann halt irgendwie eine tote Person am erschossen worden ist und du hast irgendwie 50 Tote rum, ja, keine Ahnung, Alter. Weißt du, Rassisten, die brauchen die News nicht, um andere Leute zu hassen. Also, Nee. die können das vollkommen Nee, nee. unabhängig. Die hassen einfach andere, weil sie anders sind. Da Naja. hilft es, was der grüne Hans da macht, auch nicht weiter. Also. Vor allem, ich glaube dem das nicht eine einzige Sekunde, dass er das macht, um da irgendwelche Vorurteile in die Luft zu nehmen oder sowas. Ja, das glaube ich dem nicht eine einzige Sekunde. Ja, es geht hier wieder mal um die Kontrolle von Informationen. Ja. Ja. Er ist der Gerechteste. Virtuous der Gerechteste, der Beste. Ja. Ja. Ja, jetzt können wir mal ein kleines Video gucken. Ich schau das mal ab. Herzlich willkommen zu Problemzone Pro mit R. Ich freue mich über unsere Sexismus-Expertin Julia Brilling, die da ist, und meine Wenigkeit Isabi. Los geht's. Auch nicht, und wie ich mach mal den letzte Live-Sendung angeguckt hast zum Thema Sexismus mit Kitty Cat. Richtig. Und ich gebe ehrlich zu, weil ich ja alles andere als eine Expertin bin, was dieses Thema betrifft, und Kitty Cat ja auch nicht, und wir ja sehr intuitiv und subjektiv darüber gesprochen haben, dass es so ein paar Punkte gab, wo ich so dachte, was wird Julia dazu sagen? Mhm. Weil du hast Gender Studies studiert, du hast außerdem einen Verein gegründet, Hollaback Berlin, zusammen noch mit einer Kollegin. Und du bist auf jeden Fall auf diesem Themengebiet, glaube ich, sehr bewandert und hast viel Ahnung davon. Deswegen zuallererst eben. Ja, du hast auf jeden Fall auf diesem Themengebiet jede Menge voreingenommene Sichtweisen. Mit dir hören wir es jetzt mal an. Also, weißt du, das mit dem Hollaback, das mit dem Nachrufen und Nachpfeifen, also in Gegenden, wo die Miete für 100 Quadratmeter 4.000 Euro im Monat kosten, habe ich das sehr selten erlebt, dass irgendwer irgendwem nachgepfiffen hat. Aber wenn es dann so 300 Euro oder 400 Euro für 100 Quadratmeter sind, dann ist das schon eher der Fall. Das ist doch mal eine Überlegung. Ja, da, wo man wenig Miete zahlen muss, sind die Leute sexistischer, ja. Ja, also rauf mit den Mieten. Ja, also ja, rauf also mit den Mieten. Ich glaube, liegt es nicht eher daran, dass es eher so, wie soll man sagen, also eher, ja, Armviertel nicht, aber halt, sagen wir es mal, Gegenden mit schwacher Infrastruktur sind. Ja, also das war doch auch bei dem Originalvideo hier. Wir laufen 1 Million Jahre durch New York und tun uns drüber aufregen, dass die Leute offenherzig sind. Da haben sie auch festgestellt, ja, okay, dort, wo halt arme Leute leben, dort, wo viele Schwarze leben, dort, wo viele Mexikaner leben, da wird am meisten hinterhergepfiffen. Good job, Hollaback, was ihr da demonstriert habt. Also es ist halt vollkommen noch Schwachsinn. Also einfach dieses Hollaback, das ist ja gegen das Catcalling. Also ich war mal in New York mit meiner Frau und wir haben ein T-Shirt getragen, wo drauf stand, she's mine and he's mine. Und wir haben am nächsten Tag das T-Shirt nicht nochmal angezogen, weil uns die ganze Zeit freundliche Amis gesagt haben, oh, das ist so süß, ah, das ist so cool, und wir haben uns auch drüber gefreut. Aber wenn du dann irgendwie 50 Leute hattest, die dich angesprochen haben, halt wegen dem T-Shirt, dann haben wir uns halt auch, ja, morgen ziehen wir das nicht nochmal an. Weißt du, so. Aber das ist halt auch was mit Offenherzigkeit und auch halt mit sozialer Schiene. Ob da halt, keine Ahnung, Assis hast oder nicht. Die Frage, gab es da Punkte, wo du dachtest, oh Gott, was sagt ihr da? Was soll das? Also ich fand erstmal, dass ihr beide das sehr gut gemacht habt, und ich hätte auch vorher schon darauf gewettet, dass ihr beide auch Sexismus-Expertinnen seid. Und zwar deshalb, weil ich glaube, als Frau erlebst du tagtäglich so viel Sexismus auf den verschiedensten Ebenen. Seien es dumme Sprüche. So viel. Was ist das für ein Geschwätz? Als Frau bist du ja eh eine Sexismus-Expertin. Das ist doch gut, da braucht man doch die ganzen Gelder für den Scheiß nicht mehr ausgeben, und da braucht man auch keine Gender Studies Leute mehr ausbilden. Ja. Was macht der denn eigentlich? Da fand ich die andere News noch so gut dazu mit dem Bangladeschi-Mädchen, was ins Hundehaus verbannt worden ist und dort erfroren ist. Nepal, meinst du? Nee, nicht. Nepal? Ja, und nicht erfroren, sondern erstickt. Erstickt, ja. Das ist Sexismus, können wir behaupten. Haben wir gerade uns angeguckt, ja. Kurz bevor du kommst. Und ich habe noch gesagt, Ebel wird das sicher eingestellt haben, um zu zeigen, dass das hier ist Sexismus und nicht das, was bei uns irgendwie. Ja, ja. Anmachen und einfach so eine generelle strukturelle Ungleichheit, weswegen wir uns einfach schon ganz lange immer mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Ob das jetzt akademisch ist, aktivistisch oder in der Musik oder wie auch immer. Ich glaube, ein bisschen sind alle Frauen Sexismus-Expertinnen. Okay, stimmt. Auf was? Okay, was? Stimmt. Qualifikation Vagina oder was? Ja. Ey, mal ohne Scheiß. Ja, jede Frau ist eine Sexismus-Expertin. Ja, das ist so eine bescheuerte Aussage. Ja, ja doch, ich meine, du kannst jetzt, weißt du, hol dir mal 10 random Frauen von der Straße, ja, und frag sie doch mal nach dem Gender Pay Gap und wie der sich zusammensetzt und sowas, ja. Die können höchstens sagen, irgendwie, ja, das ist, weil Männer werden Vorteil, ja, den kann. Sorry, nee, komm, ist egal. Ich weiß, was du meinst. Ja. Vollkommen recht. In deinem Fall ist es aber eben wirklich so, dass du das ja quasi dann auch zu deinem Beruf gemacht hast, dieses Thema. Da wäre zuallererst natürlich die Frage, gab es für dich in deinem Leben irgendwann einen Moment oder ein Erlebnis oder eine generelle Phase, in der du gesagt hast, so, es reicht mir, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen und ich möchte auch aktiv dagegen angehen? Ich hatte das Gefühl ganz oft, schon spätestens seit ich ein Teenager war, dass du einfach diskriminiert wirst, weil du ein Mädchen bist, weil du bestimmte Sachen nicht machen sollst, nicht machen darfst. Und du kannst es irgendwie. Ich darf nicht machen, was ich will. Und den Ausschlag gegeben, jetzt Hollaback zu gründen, hat bei mir eben das. Weil du bestimmte Sachen nicht machen darfst, ja. Die Männer werden diskriminiert. Sag doch mal als Beispiel, da wäre ich jetzt echt mal gespannt, ja. Ja, vor allen Dingen, naja, die Leute haben halt Nein gesagt und deswegen darfst du diese Sache dann nicht machen, du alte Vergewaltigerin, sag ich dann nur. Ja, natürlich, Nein heißt Nein, ja, ich verstehe. Ich auch, wie ich glaube, wir alle relativ viel und tagtäglich sexualisierte Gewalt erlebt habe und miterlebt habe. Und tagtäglich? Sag mal, wo wohnt die denn? Tagtäglich in Berlin. im Vergewaltigungsviertel von Berlin. Die Schnauze voll und habe dann versucht, mich mehr damit zu beschäftigen, auf theoretischer Ebene und eben aber auch auf praktischer Ebene. Vielleicht können wir ja dann nochmal ganz von vorne an. Mit dieser tagtäglichen Gewalt wollte sich jetzt dann auf theoretischer Ebene beschäftigen. Anfangen und das Thema so aufrollen bei diesem Wort, weil auch da habe ich meine Unsicherheiten und habe da ja auch versucht, in der Sendung sowohl mit den Anrufern als auch mit Kitty Cat so eine Art Definition zu finden. Aber wenn du es auf den Punkt bringen kannst, was ist denn jetzt nun eigentlich Sexismus? Also Sexismus ist eine Machtstruktur, ein Machtverhältnis und da geht es eben um Macht und Vorurteil. So, das ist ja, also gibt es keinen Sexismus. Power and Prejudice. Schön aus dem Lehrbuch abgeschrieben. Definition von Sexismus. Und es funktioniert, dieses System Sexismus funktioniert nur im Patriarchat, also in einer Machtstruktur, wo. Das wir nicht haben. Ah, ja, natürlich. Der Almighty Beamer. Wo männliche Positionen vom Ding her irgendwie bevorteilt sind. Diskriminierung, deshalb ist Sexismus qua Definition auch nichts, was Männer. Ja, männliche Positionen sind vom Ding her. Also von meinem Ding her, das gibt mir den Vorteil. Wenn ich in die Bank reingehe und sage, schaut euch mal meinen Penis an, dann sagen die, hier haben sie einen Kredit, weil sie so einen tollen Penis haben. So funktioniert das. Echt? Das funktioniert? Ja, ja, natürlich. Wann machen die Banken wieder auf? Übermorgen, okay. Ja, dann kriegst du einen tollen Kredit und den müssen alle Frauen zusammen abbezahlen, wegen der strukturellen Gewalt. Ja. Negativ erleben können. Das haben wir jetzt ganz oft gehört, dass Männer sind auch betroffen von Sexismus. Männer sind auch betroffen von Diskriminierung und auch von geschlechtsbezogener Diskriminierung. Aber sind eigentlich, wenn wir jetzt die Definition nehmen, nicht negativ betroffen von Sexismus. Geil. Sie hat halt das Problem, dass sie nicht verstanden hat, dass sich die Welt nicht um sie dreht und auch nicht um ihre Genitalien. Nein, das ist halt einfach, weißt du, wenn sie das einsehen würde, dass Männer auch von Sexismus betroffen sind, dann müsste sie auch zugeben, dass sie Männer strukturell benachteiligt, ganz einfach durch ihr ganzes Verhalten. Diese White-Cis-Male-Scheiße, wo dann halt irgendwie einem besondere Privilegien angedichtet werden und so, ja, das ist ja alles Bullshit. Ja, und natürlich muss sie dann sagen, Männer sind nicht sexuell benachteiligt, weil sie sonst als tierische Sexistin dastehen würde. Ja, ja, ich glaube, die glauben das auch. In diesem System Sexismus. Klingt jetzt erstmal irgendwie ziemlich groß und undurchdringbar, aber es geht einfach darum, dass Sexismus erstmal das benennt, was vor allen Dingen Frauen, aber auch Transpersonen zum Beispiel an negativer Diskriminierung und Gewalt erfahren aufgrund ihres Geschlechts. Da gibt es ja dann auch immer so diese Grauzonen eben, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt Sexismus oder nicht? wo würdest du sagen, also vielleicht auch an einem konkreten Beispiel, wo das sozusagen anfängt? Also bei irgendeiner alltäglichen Situation, was ist eine einfache Beleidigung gegen mich als Mensch, wenn ich auch noch zufällig dabei gerade eine Frau bin? Und was ist aber de facto Sexismus? Gute Frage eigentlich. Bin ich mal gespannt. Hast du ein Beispiel? Dann können wir das vielleicht besser Falsche Antwort. Aufdröseln. Naja, vielleicht können wir ja sogar auch das Beispiel nehmen, also ich würde es jetzt sogar auch auf die Sendung beziehen und für alle, die die Sendung nicht gesehen haben, das könnt ihr natürlich gerne nachholen. Also hier auf der Facebook-Problemzone-Seite gibt es die Sendung auch nochmal zum Nachschauen, diejenigen, die das live verpasst haben. Da gab es ja zum Beispiel Vanessa, die im sozialen Bereich gearbeitet hat und gesagt hat, dass Männer da manchmal sozusagen kommen von der Seite und ihren Job erklären wollen. Ja. Dann gab es aber einen Tom, der gesagt hat, ja, wenn jetzt eine Frau kommen würde und es dir erklären würde, dann wäre es ja nichts anderes, weil es geht ja vielleicht nur darum, dass du deinen Job an der oder der Stelle nicht richtig machst. Da ist jetzt dann für mich die Frage... Oh Gott, halt doch die Fresse, Alter, ohne Spaß, ernsthaft. Wenn dir jemand deinen Job erklärt und du was nicht richtig gemacht hast, dann kannst du sagen, danke, dass du mir erklärt hast, wie ich meinen Job mache. Und wenn die Person dumme Scheiße redet, dann sei bitte eine erwachsene Person und sag halt's Maul, Alter, ohne Spaß. Das ist... diese Mikroorganisation von alltäglichen Dingen, Mann, das ist so, du musst mit deiner Ideologie wirklich in so hundskleine Scheiße gehen, damit es doch irgendwie Sinn macht. Jemand kommt im Job zu dir her und sagt, du machst was Kacke, wow. Alter Schwede, ist es dann, dass man zum Arzt gehen kann und sagen kann, ich wurde getriggert, deswegen kann ich nicht arbeiten oder was? Bitte, bitte tragen Sie Ihr Sicherheitsschuhe oder Sie gefährden sich selbst. Wow, Mansplaining. Ja, es ist... Alter Schwede, das ist doch nur eine Aussage von Leuten, die nicht arbeiten wollen, ohne Spaß. Tragen Sie eine Schutzbrille oder Sie lasern sich ein Loch im Kopf. Uah, unfassbar getriggert. Ja. Ist das, was Vanessa da wahrnimmt, oder hat Tom eher recht und das ist einfach nur eine Art Hilfestellung zur Rechtweisung wegen was auch immer? Ja, also ich meine, das, was Vanessa da beschrieben hat, das würden wir Mansplaining nennen. Es gibt aber keine Benachteiligung im negativen Sinne von meiner Hand. Genau. Nur alles, was sie sagen, ist falsch. Ja. Das ist dieses Phänomen, dass wenn du als Frau irgendwas machst, wofür du auch ausgebildet bist, die Expertin bist, zum Beispiel wie sie jetzt als Sozialarbeiterin, und dann kommt ein Mann, der vielleicht die gleiche Ausbildung hat, aber auch nicht eine größere Qualifikation oder so, erklärt dir das aber. Oh, also dieses, da müssen wir aber jetzt einen sehr, sehr genauen Vorfall konstruieren, damit das Mansplaining ist. Also es muss ein Mann sein, und der kann die gleiche Qualifikation, aber nicht mehr haben. Und wir lassen auch mal völlig außer Acht, dass auch jemand, der eine Qualifikation hat, einen Fehler machen kann oder was nicht wissen kann, was vielleicht ein anderer Kollege, der auch auf dem Papier die gleiche Qualifikation hat, aber weiß, dass es... Das ist eine so unwahrscheinliche Situation, die sie da darstellt, dass sie wahrscheinlich in 0,2% der anwendbaren Fälle so aussieht. Ja, das ist halt, weißt du, Menschen sind nicht perfekt, außer wenn du eine Frau bist und wenn dann jemand ankommt und dir etwas erklären möchte und er ist keine Frau, dann ist das immer Mansplaining. Ja, vor allem, wo liegt das Problem daran, sozusagen Selbstvertrauen zu haben und zu sagen, ja, geh weg, Alter, ich weiß, was ich mache. Damit wäre das erledigt. Nee, aber die Frau steht da und denkt sich so, wieso errät er nicht, dass ich dieselbe Ausbildung habe? Er macht den Schritt, oh mein Gott, oh, weißt du, das ist so, das sind Leute, weißt du, die an der Arbeit zu viel Zeit haben. Ja, die kommen einfach nicht darauf, dass, wenn sie gerade eine dreijährige Ausbildung hinter sich haben, aber wie die letzten Anfänger ihre Arbeit betätigen, dass es Menschen geben könnte, die sich denken, vielleicht ist diese Frau noch ein Novize, hat gerade erst angefangen und ich könnte ihr eventuell behilflich sein, indem ich ihr diesen Arbeitsvorgang erkläre, damit sie in Zukunft keine Probleme damit mehr hat. Weißt du, das denken die ja nicht. Ja. Das oder ist ja dann. Vielleicht gibt es ja auch gerade bei Sozialarbeitern oder so, ist vielleicht auch noch der Gedanke, was sie da macht, ist aber jetzt nicht gut für den sie da arbeitet, weißt du, für den Klienten. Ja. Und dann möchte man vielleicht auch noch Unglück von einem Dritten abwenden. Hier, du musst die Brennstäbe auch kühlen, das weißt du schon, oder? Jetzt Mansplain mal nicht. Ich würde generell einer Person, die sich über so eine Kleinigkeit Gedanken machen kann, unterstellen, dass es stinkfaul ist und arbeitsscheu ist, würde ich generell sagen. Weil faul und arbeitsscheu. Ja, weil wenn du beschäftigt bist während deiner Arbeit, machst du dich über so eine kleine Interaktion, verlierst du doch keine zwei Gedanken. Alter. Das ist so geil. Julia Brilling hat sich sehr bemüht, den ihr gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Ja. Wortwörtlich. Also. Ja. Arbeitszeugnis 101. Weil ich habe rein vom Ding her mehr Ahnung davon als du. Und das passiert Frauen, glaube ich, überproportional oft. Dass wir eben gemansplained kriegen, alltägliche Dinge. So. Und wenn Vanessa das in der Situation so empfunden hat, dass das sexistisch war, weil sie ganz klar für sich gemerkt hat, der macht es jetzt nicht, weil der... Ja, genau. Wenn die das so sieht, dann ist das auch so. Genau, da kommt jetzt wieder dieses... Wenn der Gesprächsteilnehmer sich beleidigt fühlt, dann ist es Hasssprache. Ja. Wie war das noch? The next thing you will say ist, der macht es nicht, weil er dir helfen möchte, sondern um dich klein zu machen, weil er glaubt, er hat Recht. Und wenn die Frau Gedanken lesen kann, warum arbeitet sie dann nicht als Psychologin? Warum muss sie dann in der Pflege arbeiten? Ohne Spaß. Das ist Motivation erraten, 101. Ja, die haben aber ja gesagt, überhaupt, ich wollte gerade sagen, dir so eine negative Motivation zu unterstellen, ja, ist es nicht auch in einer gewissen Art und Weise Femsplaining? Ja, stimmt. Nee, das ist confusing. Und overreacting. Aber das ist ein Subset von Femsplaining. Gut, wir haben die gleiche Qualifikation, sondern weil der denkt, der muss mir das erklären, der hat das Recht, mir das zu erklären, weil er als Mann mehr weiß. Ja. Dann ist es völlig okay, dass sie das als sexistisch empfindet und es auch so benennt. Weil es tatsächlich was ist, was in so vielen alltäglichen Dingen irgendwie immer wieder in irgendeiner Form vorkommt. Das ist, ich finde aber zu sagen, das macht er, weil er ein Mann ist, ist ja auch nicht gerade so unsexistisch, ne? Ja. Naja, aber es geht ja nicht negativ, haben wir ja schon gelernt. Nein, der Mann ist doch auch in der Struktur gefangen, die uns alle umgibt, die patriarchale Struktur, die uns alle unterdrückt. Nur der Mann hat ja einen Vorteil daraus, weil er kann sich jederzeit rausnehmen, irgendwem was zum Handsplainen, was ja ein unsagbarer Vorteil ist. Ja. Also wenn ich dran denke, wie viel persönliche Genugtuung ich schon daraus gezogen habe, irgendwelchen Frauen, nur weil sie Frauen sind, nochmal was zu erklären, ohne das wäre ich heute nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Ne? Hm. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, Frauen irgendwie was zu natürlich. Erklären. Wenn ich irgendeiner Privatkundin erzähle, dass sie noch etwas unter die Palette legen muss, da sie sonst umkippt, dann gehe ich erstmal auf die Ladefläche und hole mir wild einen runter. Ja? Es gibt nichts Geileres. Ich möchte ja nicht von dieser Freundin, von meiner ehemaligen Freundin erzählen, die mich, wir saßen so gemütlich abends irgendwie draußen am Fluss und ich sage, guck mal, die Sterne, und sie hat auch hochgeguckt und ich sage, es ist schon irre, wenn man sich vorstellt, dass das alles Sonnen sind, und sie sagt, wie, das sind alles Sonnen. Ja, und dann was mache ich dann? Ja, nehme ich dann an, ich sage es ihr einfach nicht, weil es sonst Mansplaining wäre? Oder, also oder wie läuft das? Dass das keine Sonnen sind, ja, dann sind das auch keine Sonnen, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall den Spruch von irgendwie und immer wieder und irgendwie so, was sie da gerade erzählt hat, ist auch so. Also ich meine, Sinn und Zweck von diesem Video soll irgendwie sein, den Leuten das jetzt zu erklären. Die haben wohl irgendwie ein Video vorher gemacht, wo die Leute irgendwie nicht genau wussten, was jetzt irgendwie Sexismus ist und so weiter. Und dieses Video soll das jetzt aufklären. Und was haben wir jetzt bisher gelernt? Das ist vor allen Dingen noch nicht mal halb durch. Wir haben gelernt, dass es ist, wenn irgendwie immer wieder irgendwie Frauen irgendwie fühlen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, schlechter dastehen oder so. Aber ja, wenn du deinen Job scheiße machst, was dir jemand erklären muss, ohne Spaß. Ich wette mit dir, die Situation war so, dass ein Patient da hockt, der kriegt irgendwie so Benzodiazepine oder so, und dann bringt sie ihm die zweite Dosis, also die, wo 4 Stunden später kommt, und dann sagt der Kollege, mach das nicht, könntest ihn umbringen. Und dann denkt sie sich so, oh, so ein Penner, Alter, muss der das, hat was mit Genitalien zu tun, dass er jetzt den Mund aufmacht, weißt du, keine Ahnung. Der denkt so, die Leute können doch froh sein, wenn sie in ihrem Job was erklärt bekommen. Weil anscheinend sieht es so aus, als ob du es nicht hinbekommst. Also, ich, keine Ahnung. Das Einzige, was dadurch erreicht wird, ist, dass die Leute dir weniger oft einen Tipp geben, wie du deine scheiß Arbeit richtig machst. Und deshalb ist es auch so eine Frage, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich jetzt davon total einschränken und belasten? Also, nehme ich mir das irgendwie, lasse ich mir das nahe gehen und habe dann bin einfach verunsichert dadurch. Also es gibt, was soll ich sagen, also man kann es sich nahe gehen lassen und dann getriggert auf seinem Social Media Account Shit posten oder man kann so getriggert sein, dass man sich als Sexismus-Fragen, Sexismus-Expertin ja, in irgendeine YouTube-Show reinsetzt und da absoluten Bullshit labert. Ja, ja, ohne Spaß. Wenn du Probleme mit Kommentaren am Job, die sollten einfach mal auf dem Bau arbeiten, einfach einen Monat Rohbau. Und dann würde sich das einstellen, dass man dumme Grütze rausredet. Ohne Spaß. Ja. Wenn man mal einen richtigen, ordentlichen Knochenjob machen muss, weißt du? Ja, ja, wobei ich muss jetzt mal sagen, ich bin ja LKW-Fahrer und bei uns gibt es auch weibliche Fahrerinnen und keine Ahnung, also die anderen Fahrer, das sind auch so derbe Kerle, weißt du, das wird sich halt mal Arschloch genannt oder irgendwas oder rumgeschrien und so, aber die sind alle sehr respektvoll zu den Frauen, wirklich, ja. Und wenn die irgendwie was brauchen oder irgendwie was fragen oder so, das wird auch immer, wie soll ich sagen, fachmännisch beantwortet, das ist ein Mythos, finde ich, ja, dass halt bei diesen harten Jobs, wo die Typen ein bisschen rauer sind und so, dass da irgendwie eine Art von größerem Sexismus vorherrscht oder sowas, vielleicht ja, genau. Mal einen dreckigen Witz oder irgendwas, ja, aber sobald es um die Arbeit geht, ja, da sind wir alle Kollegen, ja. Ja, genau, zieht an einem Strang, aber wenn man so, keine Ahnung, ihre Eltern, die haben bestimmt studiert und sie mussten noch nie in ihrem Leben richtig arbeiten und konnten den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Das ist so ein typisches Problem von diesen Menschen, weil wenn sie sich damit wirklich persönlich auseinandersetzen würden, dann hätten sie, wie soll ich sagen, ein anderes Bild davon. Aber ja, weil da das alles theoretisch ist... Ja. Du kommst doch nicht von alleine auf die Idee zu sagen, Gender Studies ist eine gute Idee. Du kommst doch nur auf die Idee, wenn in deinem Umfeld Geld kein Problem ist. Ansonsten möchtest du doch Geld verdienen. Wenn in deiner Familie Geld kein Problem ist, dann kannst du Gender Studies studieren, weißt du? Weißt du, wenn es dir an nichts mangelt und du dir umsonst keine Gedanken machen musst, umsonst nichts Gedanken machen musst, dann studierst du Gender Studies. Ja, wortwörtlich. Ja. Der soll er doch machen, ich roll die Augen oder gehe ich das, konfrontiere ich den und sage ihm das, ey, ich finde das sexistisch, red mal nicht so mit mir. Sind alles Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Weil da muss ich zum Beispiel jetzt auch dann gerade an mich selbst denken und an ein konkretes Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Zum Beispiel habe ich sehr oft, wenn Männer bei mir im Auto mitfahren, ganz häufig die Sätze, boah, für eine Frau kannst du so gut einpacken. Mhm. Und das ist einerseits, empfinde ich das als Kompliment, weil es ist ja ein Kompliment, dass ich sehr gut einpacken kann, was ich auch wirklich im Übrigen kann. Und auf der anderen Seite denke ich natürlich so, ja, es ist ja nicht so, dass alle anderen Frauen nicht gut einpacken können. Aber es ist dann trotzdem so, dass ich es höre, aber es ist mir dann auch egal. Ja, du hast wahrscheinlich gelernt, wie viele von uns, dass du keinen Bock hast auf den Kram und du kannst dich eben nicht 24/7 damit beschäftigen. Voll. Du kannst auch nicht jedem Typ irgendwie das beibringen, noch Care-Arbeit leisten und sagen, das war jetzt sexistisch, lass das bitte. Weil, also wie gesagt, wir haben auch... Also ich habe wieder für das Buzzword eingestreut, Care-Arbeit. Ja. Ich stelle also eine Regel auf, aber die anderen sind dafür verantwortlich, dass sie sich über diese Regel informieren und die dann einhalten, weil die Care-Arbeit kann ich ja nicht auch noch leisten. Genau, vor allem eine Expertin für Sexismusfragen möchte keine Care-Arbeit leisten. Hm, okay. Ich weiß nicht, so Kommentare sind doch eigentlich relativ normal. Ich kann zum Beispiel ziemlich gut Kuchen backen. Habe ich mir auch Kommentare hier und da angehört. Keine Ahnung, aber Hash-Brownies sind halt auch am besten, wenn man sie selber macht. Also ich weiß nicht. aber mir bricht doch da kein Spaß. Das ist doch komisch. Ich habe das noch nie gehört. Weißt du, für einen Mann hast du ein gutes Verständnis von Farben oder so, weißt du, oder keine Ahnung. Für einen Mann hast du guten Geschmack von Kleidung oder sowas. Ja, das ist doch keine Ahnung. Ja, das gibt es doch als indirektes Klischee, wenn du dann hörst, dass Homosexuelle so viel von Farben und Kleidern und Stil verstehen würden. Das ist ja auch so ein Vorurteil, was immer wieder verbreitet wird. Und das sagt ja im Endeffekt, der Rest der Männer versteht da nichts von. Ja, aber die muss doch nichts aus deiner Krone rausbrechen, wenn du einmal einen blöden Spruch hörst, Alter. Weißt du, das ist doch so... Meine Güte, weißt du. Und vor allem dieses, für eine Frau kannst du gut einparken. Also sorry, aber das, keine Ahnung. Was, das hat doch null Aussagekraft, oder? Ich meine, auch im Alltag, wir müssen noch. Nee, mach weiter. Sachen machen wie einparken zum Beispiel, mhm, und ich kann dann irgendwie nicht Pause machen und mir das anhören, was seine Meinung ist. Dann ist dieses Einpark-Ding ist ja so ein typisches Geschlechterklischee, und daran finde ich, lässt sich ganz gut ablesen, wie konstruiert eben Geschlechterrollen sind und aus was für absurde Früchte das dann trägt. Also warum sollten jetzt Frauen schlechter einparken können als Männer? Das würde ja irgendwie darauf zurückzuführen, weil sie ein schlechteres räumliches Vorstellungsvermögen haben, und das ist eigentlich auch relativ klar erwiesen, aber es ist natürlich ja, böse patriarchale Wissenschaft und damit nicht glaubwürdig. Ja, genau. Also, du Sexist, guck dich an. Ach, das ist doch alles eine Frage der Übung jetzt mal ohne. Ja, natürlich. Natürlich. Das heißt ja auch nur, dass deine Grundvoraussetzungen dafür schlechter sind. Also Übung hilft ja immer. Und aber das ist ja auch das Ding, Frauen neigen oft dazu, dann halt so andere Sachen zu üben als Männer. Ne? Und dann vielleicht nicht unbedingt das Einparken, sondern das, was weiß ich, das Rouge auftragen oder so, ohne böse sein zu wollen. Aber es ist ja auch sowas, warum Videospiele immer noch Männer dominiert sind, da wo die richtigen Videospiele anfangen, weil die halt Arbeit und reinfuchsen und Wiederholungen und sowas. Ich glaube, da kommen Männer einfach besser mit zurecht. Vielleicht, ja. Gründet sein könnte. Hast du in deinem Studium nicht herausgefunden, dass es da... Also ich habe es noch nicht gehört. Wenn jetzt Männer ihren Penis benutzen zum Einparken, dann würde ich sagen, okay, kann ich nicht. Genau, kann ich so nicht machen. Also, aber wenn es zum Autofahren geht, dann... Das ist halt so, dass das mit dem Penis, das ist halt so, dass der wächst, weil man halt mehr Testosteron im Körper hat. Testosteron ist ein Hormon, was die Gehirnentwicklung mit beeinträchtigt. Man parkt ja dann nicht mit seinem Penis per se ein, aber Testosteron hilft halt etwas bei so einer Fertigkeit. Also, ja, keine Ahnung. Aber ist denn ein Penis nicht nur ein soziales Konstrukt? Stimmt. Es ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. Es ist aber trotzdem was, was ja irgendwie immer wieder vorkommt. Ne? Frauen können nicht Auto fahren, Frauen können nicht einparken. Die sind alle zickig im Straßenverkehr, es geht gar nicht. Das habe ich Wer ist denn am häufigsten betroffen? Das habe ich noch nie gehört, dass Frauen zickig im Straßenverkehr sein können. Das geht gar nicht. Also, sie wiederholt quasi das, was ihr Gegenüber gesagt hat und impliziert damit, es gäbe ja noch viel mehr solcher Stereotypen. Hm? Wir haben ja auch gemerkt, so in dieser Sendung, Kitty Cat und ich sind ja auch zum Beispiel ganz unterschiedliche Typen. Was würdest du sagen, welche Frau, ohne dass sie es jetzt möchte, zieht vielleicht auch irgendwie dann Sexismus an? Oder? Ich würde es gar nicht so sehen. Ich will es auch nicht so sehen, weil das, glaube ich, total schädlich ist, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie gute Frauen und schlechte Frauen. Und dann würden wir auch darüber reden müssen, bin ich jetzt schuld daran, dass mir Sexismus widerfährt? Das wäre so dieses Victim-Blaming, also immer die Schuld beim Opfer suchen. Das ist was, was in sexualisierter Gewalt und dem Sprechen darüber ganz oft ja vorkommt, dass nicht etwa gefragt wird, was hat der Täter gemacht, sondern was hattest du denn an? Warum warst du denn da? Deshalb glaube ich, ist es einfach eine falsche Frage oder falsche Herangehensweise. Nee, das ist eine falsche Darstellung, weil bevor die Polizei fragt, was hast du angehabt, fragt die sicherlich auch, was hat der Täter gemacht? Also das ist einfach dummes Geschwätz und die versuchen nur ihre Arbeit zu machen. Und dafür darf ich bitte noch mal was... Darf ich bitte unseren Zuschauern kurz was erklären? Übrigens, jedes Mal, wenn in diesem Video ein... Strohmann als Argument angeführt wird, ja, dann blinkt die Ampel im Hintergrund einmal rot auf. Ja. Vollkommen, was du meinst. Ich glaube, dass ich die Frage tatsächlich in die falsche Richtung formuliert habe. Es ging mir eher darum, also als ich mich versucht habe, so theoretisch damit auseinanderzusetzen, habe ich eben so Studien gefunden und so, wo es darum ging, dass eben besonders starke Frauen auch besonders häufig dann wiederum noch mehr Angriffen ausgesetzt sind. Und wenn man das von der Warte aussieht, glaubst du, dass das tatsächlich zutreffend ist? Ich glaube, das bringt uns auf die Anfangsdefinition zurück, dass es um Macht geht. Mhm. Und wenn ich als Frau dominant bin und stark bin und in der Öffentlichkeit bin zum Beispiel und einfach Räume einnehme und die auch ganz klar irgendwie besetze und repräsentiere, ich bin jetzt hier und ich habe was zu sagen und ich lasse mir das nicht verbieten, dann löst das beim Gegenüber eine gewisse Angst aus, weil wenn ich da bin, dann hast du nicht mehr die uneingeschränkte Macht. Oh Gott. Alter, wie kaputt im Kopf musst du eigentlich sein? Ja. Wir haben so riesen um so Angst vor dir, dass wir sogar dein Gewäsch hier in unserer Sendung breitschlagen. Ja. Mal andersrum, ja, indem du halt irgendwelche komischen Regeln aufstellst, nach deren Definition, wenn sie nicht eingehalten werden, Männer Sexisten, beziehungsweise schlimmste überhaupt sind, ja, erstellst du quasi eine Methode, um halt eben Macht über sie auszuüben, weil wenn sie das nicht gut finden, was du sagst, dann kannst du sagen, ja, ihr seid Sexisten, ihr seid die Schlechten, ihr unterdrückt Frauen. Und es geht schon um Machtkämpfe auch. Also Sexismus hatten wir ja schon so definiert, es ist eine Machtstruktur, es ist ein Machtgefälle und es geht darum, irgendwie Räume zu besetzen. Das kann irgendwie... Ja, bei dem Gender Studies-Kram geht es um Macht und um Räume besetzen und um so einen Scheiß, aber doch nicht zwischen Menschen irgendwie. Doch, wenn ich einen dreckigen Witz erzähle, will ich damit einen Raum besetzen und meine Machtstruktur festigen. Also ich war jetzt noch nie irgendwie bei einem Vortrag, wo ich dann irgendwie eine Frau sprechen habe hören und mir gedacht habe, oh mein Gott, ich muss sie von der Bühne runterschubsen und mich auf ihren Platz setzen und ihren Platz einnehmen. Das habe ich mir noch nie gedacht in meinem ganzen Leben, Mann. Ohne Spaß. Ich dann sagen, dass gerade wenn du dann irgendwie Rapperin bist, so, dass dann alle meinen, sie müssen dich auf deinen Platz verweisen. Also alle Typen vor allen Dingen. Aber das machen ja zum Teil auch dann Mädels mit, so, die dann irgendwie denken, ich muss aber die Struktur muss gewahrt werden. Es muss irgendwie, das Dominanzgefälle muss gewahrt werden. Das ist natürlich was, was. Das denken die, wenn die sich über eine weibliche Rapperin auslassen, denken die sich erst, Moment, irgendwas muss ich machen, um das Strukturgefälle zu erhalten. Diese Dominanz ist echt wichtig. Oh ja, ich schreibe dir einen bösen Kommentar unter ihr Video. Wie kacke kann man denn im Gehirn sein, ey? Auch völliger Blödsinn. Das hätte nichts damit zu tun, dass dann vielleicht der Rap schlecht gewesen wäre. Oder jemand ein schlechtes Argument macht. Oder vielleicht gerade geistig nicht mitbekommen. Nein, es muss ein Angriff auf deine Person sein. Auf dein Geschlecht. Auf die Person, das ist ein Versuch, die Strukturen zu verhärten, die uns alle unterdrücken. Abel, du musst es politisch sehen, nicht privat. Das ist halt diese ohne Spaß, also ich sehe das bei Frauen hier und da relativ häufig, dass ein Angriff, also sozusagen eine Argumentation als Angriff auf die Persönlichkeit gewertet wird. Das ist rampant in einer Frau wie hier, der Brilling, die einfach nur dann das als Kritik an ihr selber als Person sieht. Und dann denkt sie sich, ja, aber wer bin ich denn? Warum machen die das denn? Und dann denkt sie sich, oh, das ist nur weil ich eine Frau bin. Das ist so eine heilige Scheiße. Die Leute haben zu viel Zeit, Mann, ohne Spaß. Umso mehr wir, glaube ich, rausgehen und lauter werden und Räume einnehmen, umso besser wird es hoffentlich. Was man ja oft Menschen vorwirft, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die sich auch für dieses Thema einsetzen oder gegen gewisse Dinge kämpfen, die rund um Sexismus passieren, man sagt ja denen oft so ein bisschen so eine Verkniffenheit nach und eine irgendwie, man ist irgendwie frustriert und so. Wie ist denn das bei dir? Hast du das Gefühl, dass du da schon eine sehr starre Einstellung zu hast oder kannst du auch über gewisse Sachen eben wirklich lachen? Wie ist so deine Grundhaltung dazu? Ja. Also meine Grundhaltung ist, ich kann über alles lachen und über jeden. Und ich bin immer eher die Dominantere, die größere Klappe hat und die Sprüche klopft so. Es gibt aber Leute, die gehen anders damit um. Dieses Ding, dass es irgendwie so diese Klischees gibt, das hattet ihr auch angesprochen in der Sendung, Emanze und ihr seid alle irgendwie frustriert und so. Das sind auch wieder eigentlich Machtdinger. Also was soll das sein überhaupt, eine Emanze? Ich glaube, es kommt von emanzipiert, also ich habe mich frei gemacht. Also ich glaube, dieses Wort Emanze, das habe ich in meinem Alterskreis noch niemanden sagen hören über irgendjemanden. Ich glaube, das ist eher so ein 70er-Jahre-Ding. Emanze ist emanzipiert. Emanze ist eine Hausaufgabe für unseren Chat. Ist hier, haben sie alles Schwarze am Anfang genannt. Ja. Ich habe eine Hausaufgabe für unseren Chat, und zwar solltet ihr auf Social Media unterwegs sein. Dann schreibt doch mal der Julia Brilling einen frechen Spruch. Und teilt mir dann doch bitte mit, ob ihr geblockt worden seid oder nicht. Mich interessiert wirklich, wie humorvoll diese Person sein kann. Ja, oder was für super kreative Gegensprüche sie dann gemacht hat. Weil wir haben ja gerade gehört, sie steht da drüber. Natürlich. Gemacht von Klischees, die mich einschränken vielleicht. Daran ist ja erstmal nicht schlecht. Und frustriert darf ich auch sein, wenn ich täglich Sexismus erlebe, weil es nervt. Und das schränkt mich ein und ich verdiene zum Teil weniger Geld als Männer. Also es gibt schon ganz viele Punkte, wo ich das völlig legitim finde, wütend zu sein und frustriert zu sein. Ich glaube aber so als Empowerment für einen selbst ist es ganz wichtig, da nicht stehen zu bleiben und so bei diesem Frust und diesem, oh, ich kann nichts machen, das ist einfach zu viel und das ist überall und das nervt und ich komme nicht gegen an, irgendwie hängen zu bleiben, sondern dann irgendwie zu gucken, wie komme ich voran, wie komme ich raus, was gibt es für positive Vorbilder, Role Models, was gibt es für positive Ansätze? Dann lass uns doch genau über diesen positiven und auch vielleicht hoffnungsvollen Aspekt sprechen. Was genau macht ihr mit dem Verein und wo setzt ihr da an? Wo fängt man da überhaupt an? Was macht ihr aktiv? Also Hollaberg ist weltweit aktiv. Wir haben halt in Berlin irgendwann angefangen, weil wir auch das Gefühl hatten, das kommt hier zu kurz, das Thema. Und da geht es um Empowerment gegen sexualisierte Gewalt und zwar gegen Street Harassment, um das zu spezifizieren. Also erstmal so viele total geil. Also Belästigung so im öffentlichen Raum. Da ist Nachpfeifen, Anmache, Grapschen, Exhibitionismus und sowas fällt da ganz stark rein. Also diese vermeintlich alltäglich und irgendwie normalisiert ablaufenden Sachen, die aber eigentlich sexuelle Gewalt sind. Und dem sind Mädchen ganz besonders ja ausgesetzt. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir kennen das, glaube ich, alle irgendwann mal in der U-Bahn begrapscht worden. Also sie hat gerade jemanden, der einem nachpfeift, mit sexueller Gewalt gleichgesetzt. Die kann doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Und vor allem, ich weiß nicht, ich bewege mich eigentlich schon in der Öffentlichkeit und ich könnte nicht sagen, wann das letzte Mal war, dass ich mitgekriegt habe, dass jemand irgendwie hinterhergepfiffen oder hinterhergebrüllt hat oder so. Ja, das ist dieses Ding, was auch in der Istanbul-Konvention drin steht, ne? Diese ungewollte verbale Herabwürdigung. Halt eben, das ist halt auch Gewalt für die. Anzügliche Bemerkungen oder ganz klar sexualisierte Bemerkungen, Beleidigungen, Beschimpfungen, einfach so dieses Gefühl von einer gewissen Gewalt, die einem jetzt angetan werden könnte. Da gibt es ja auch ganz Gefühl viele Fälle. Das von einer gewissen Gewalt, die einem angetan werden könnte. Ach du Scheiße. Hört die sich selber reden? Wie kann jemand auf die Idee kommen, dass die Frau ein gutes Sprachrohr ist? So viele Worthülsen und Blabla und Heißluft, wie die absondert. Also das mit der Angst, dass einem was angetan werden könnte. Es gab ein indisches Mädchen, was wegen dem Large Hadron Collider in der Schweiz Selbstmord begangen hat, weil sie dachte, dass dann die Welt untergehe. Daran erinnert mich das immer, diese Angst, dass einem was angetan werden könnte. Das ist halt so, das sind halt Sorgen. Das ist wie wenn du im Schaukelstuhl drinne hockst. Du hast was zu tun, kannst vorwippen, kannst zurückwippen, aber du kommst halt nicht vom Fleck. Also du machst halt nichts, keine Ahnung. Das ist halt von Arsch. Wo das dann ganz krass eskaliert ist so. Und das macht Hollaberg. Hollaberg ist dann, wir haben eine Plattform, Webseiten, wo du als Betroffene, du kannst deine Geschichte aufschreiben und einsenden. So. Und die Idee ist eben dieses Hollaberg, das Zurückbrüllen. Das, was ich ganz auf dem Alltag eben nicht hinkriege und auch in der Situation nicht, weil die coolen Antworten fallen ja immer erst später ein. Und das ist auch okay. Und ganz oft ist es ja auch völlig gefährlich, zum Beispiel in der Situation dann auf Konfrontation zu gehen, gerade wenn du alleine unterwegs bist. Und deshalb haben wir so die Webseiten und den Blog und Twitter und so, dass du das einfach rauslassen kannst. Und es geht halt auch bei uns darum, eben diesen Austausch. Weil das sind eben Dinge, über die kannst du sonst ganz oft nicht reden. Es ist tabuisiert, es ist wieder auch, was wir eben schon hatten, so dieses Victim-Blaming. Ich soll die Schuld erstmal bei mir suchen, dann schäme ich mich, traue mich nicht, das zu sagen, traue mich auch nicht, jemand anderen anzuklagen irgendwie, zu sagen, der hat mich belästigt. Und dann gibt es einfach einen Austausch auf den Webseiten und auch auf anderen Seiten, die auch das gleiche Thema haben und sich mit Sexismus beschäftigen. Und darüber glauben wir eben, dass das Thema einfach mal ins Licht kommt. So das zur Sprache bringen, hilft, glaube also ich, schon viel, weil wir einfach Person, über das Thema die, reden. Warte mal, die einzigste Person, die ich kannte, die Frauen immer nachgepfiffen hat, das war, als ich mal in Emmerich gewohnt habe, da waren ein paar Leute auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die haben da immer Bier getrunken. Die saßen in einem kleinen Schuppen drin und das waren halt so 5 Leute, die haben halt jeden Tag dort Bier getrunken. Und einer von denen, der war so etwa 15 Jahre obdachlos und hat danach dann wieder einen Weg zurückgefunden, sozusagen in der Wohnung zu leben. Und er hat öfters mal Frauen nachgepfiffen. Und die anderen Jungs, die dabei saßen, die auch jedes Mal alle rackevoll waren, die haben dann jedes Mal zu dem gesagt, boah, halt doch das Maul, pfeif der nicht hinterher, was soll das? Also ich weiß nicht. Also es ist nicht so, dass das irgendwie normalisiert ist oder dass das generell, ich keine Ahnung. Das ist... das mal reflektieren. Und weil dadurch auch die Möglichkeit gegeben ist, zum Beispiel vielen Typen ist es ja zum Teil gar nicht bewusst, dass das, was sie machen, vielleicht auch aus einer Gruppe heraus, auf ein Mädchen total bedrohlich wirkt. Weil sie das vielleicht auch ihr ganzes Leben lang irgendwie genau, so in ihrem Umfeld, von ihren Eltern, genau. von ihren Vätern, von ihren Kumpels, was genau, auch immer. Genau, im Fernsehen, wie auch immer. Also so diese Rollenbilder irgendwie auch verfestigen und das sehen und das einfach ausüben und sich nie damit beschäftigt haben, dass es auf der anderen Seite als Gewalt ankommt. Und als komisch, Bedrohung. Ich sehe diesen Kram auch seit 46 Jahren und pfeife keinen Frauen hinterher. Hat bei mir einfach die Programmierung versagt oder ich grabsche auch niemanden an. Mache ich irgendwas falsch? Oh Mann. Ja, machst du. Grabsche mal mehr. Nein, keine Ahnung. Ich hatte auch keine Onkels, Tanten, Mutter, Vater, die mir gesagt haben, hier, grabsch doch mal. Jetzt hab dich doch nicht so. Grabsch doch mal, machen alle. Ja, tu doch mal deinen Teil für die Vorherrschaft des Du musst an die Dominanz denken. Das ist eine Struktur, die muss man erhalten. Los, grabsch. Genau. Jetzt hast du ja auch zu Beginn gesagt, dass eben nach dieser Definition von Sexismus Männer eben nur in irgendeiner Form betroffen sind, aber nicht so in der Form, wie es Frauen sind. Können sich dann aber auch Männer bei euch melden oder gibt es auch Männer, die so ein Angebot nutzen, sich darüber auszutauschen? Also Männer sind natürlich in Anführungszeichen auch Opfer von sexualisierter und sexueller Gewalt. Das wird auch oft vergessen bzw. unsichtbar gemacht, eben genau aus dem Grund, weil dieses Männerbild vom starken Mann und dem Macker so dominant ist, dass Männer, die Opfer sind, gar nicht eine Chance haben, irgendwie gehört zu werden. Das ist auch ein Problem von Männlichkeit. Das ist ein Problem von Hashtag Kill All Men, Hashtag Male Tears, Masculinity so fragile. Ihr seid so mitfühlend, ne? Jetzt muss sie das natürlich sagen. Schön vorher ein Stück Kreide gefressen. Aber nachher ist sie doch, also sie ist für mich auch jemand, der garantiert eine Mail-Tiers-Tasse zu Hause hat. Es widerspricht sich halt auch selber. Sie hat doch ein paar Minuten davor meint, es ist so, ja, das ist nicht der Fall, dass Männer Opfer davon werden können. Jetzt sagt sie, ja, Männer sind davon auch betroffen. Ja, was denn? Das kriegt sie jetzt nicht unter ihre Ideologie rein, weil jetzt sagt sie das sozusagen nur, um nicht assi zu wirken. Aber das, was sie davor meinte, dass es ja theoretisch nicht möglich ist, an Mann da anzugammeln. Ja, was denn jetzt? Ja, aber sie hat ja auch gesagt, dass Männer nur in Anführungszeichen betroffen sind. Ja. Das ist halt lächerlich. Anfang, weil du ja gerade auch in Bezug auf Frauen Beispiele genannt hast. Was ist es bei Männern zum Beispiel, sexualisierte Gewalt? Was erleben die? Das Gleiche wie bei Frauen. Also im schlimmsten Fall eine Vergewaltigung, aber eben auch Grabschen oder sexuelle Belästigung. Das gibt's auch alles. Das ist viel weniger häufig und viel weniger öffentlich, als es jetzt Frauen betrifft. Aber es gibt, also Männer sind durchaus Opfer von sexueller Gewalt. Um aber nochmal zurückzukommen auf die sexualisierte Gewalt, von der du gerade gesprochen hast. Da sind Sachen dabei, die, also zum Beispiel selbst ich gar nicht so als sexualisierte Gewalt für mich definiert hätte, wenn es jetzt... Ja, wie interessant. Zum Beispiel um eben anzügliche oder belästigende Kommentare oder Hinterherpfeifen oder so geht. Wo fängt denn das eigentlich an, dass das auch strafrechtlich irgendwie relevant ist? Ja, das ist ziemlich schwierig, gerade in Deutschland. Also das ist zum größten Teil gar nicht strafrechtlich relevant. Also Nachpfeifen nicht. Sprüche, Belästigung können dann angezeigt werden. Kann denn auch Nachpfeifen strafrechtlich relevant sein? Was für eine Welt wünschst du dir denn? Eine, die sich nach der Istanbul-Konvention richtet, weil da steht das ja schon so drin, dass das strafrechtlich relevant sein soll. Und das Ding ist doch auch, sie ignoriert doch da völlig, dass Frauen doch da kein Deut besser sind. Die macht noch genauso merkwürdige Avancen und dumme Sprüche. Das ist doch beim weiblichen Geschlecht genauso der Fall. Das ist halt nur so, dass sich Männer weniger oft darüber beschweren. Also sorry. Ein gut aussehender Kellner kriegt genauso an den Arsch gepackt wie die gut aussehende Kellnerin. Also das ist... das ist einfach Quatsch. Und auch als solche gesehen werden. Es gab jetzt gerade erst frisch eine Verschärfung des Sexualstrafrechts. Nein heißt Nein. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht von gehört, diese Kampagne. Also es ist jetzt endlich in Deutschland auch der Fall, seit 2-3 Wochen tatsächlich erst, dass bei einer Vergewaltigung das Opfer nicht mehr belegen muss, dass es sich physisch gewehrt hat, sondern Nein reicht. Das war vorher nicht der Fall. Also daran sieht man eigentlich auch schon, wie krass das ist, wie wenig ernst das genommen wird. Nur noch belegen, dass es Nein gesagt hat. Mach das bitte. Das ist doch das Problem meiner Vergewaltigung, dass du dann in der Regel zwei Leute hast und eine Aussage gegen Aussage hast. Und wenn dir Gewalt angetan worden ist, das einfacher vor Gericht zu beweisen ist. Weil du nach dem Ding direkt zur Polizei gehst und dann einen Arzt dort triffst und er dich anguckt und sagt, ja, das ist Gewalt. Damit kann man die andere Person leichter dran bekommen. Ja, außerdem, ich meine, wie oft kommt es vor, dass du halt eine Frau fast bewusstlos schlägst, sie vergewaltigst und vor Gericht freigesprochen wirst, weil sie nicht Nein gesagt hat. Ja. Wird und wie unmöglich es ist für dich als Opfer quasi auch irgendwie dein Recht einzuklagen oder so. Das funktioniert ganz schwierig. Und bei so Sachen. Ja, für dich als Opfer. Also da könnte man ja nochmal die Liste jetzt durchgehen von der ganzen Kacke, die sich da in den letzten Jahren in Luft aufgelöst hat, von irgendwelchen öffentlichen Vergewaltigungsfällen. Ich sag nur Mattress Girl und diese Lacrosse-Spieler von der Duke-Universität oder diese Rolling Stones-Geschichte hier bei der Universität von Virginia oder das Gina-Lisa-Ding. Kachelmann, ja, also... Ne? Aber es passiert natürlich nie, nein. Frauen, denen kann man immer sofort glauben, das ist alles in Ordnung. Und ja, Männern hier mit der Staatsgewalt dann das Leben ruinieren, einfach weil irgendwer gesagt hat, so ja, hier, oder dieses Ding, was wir vor ein paar Wochen hier besprochen hatten, die da die Typen da irgendwie gefoltert haben, weil die eine da mit dem Finger auf ihn gezeigt hat und gesagt hat, hier, der hat mich vergewaltigt. Ja, weil sie ihrem Freund fremdgegangen ist und er dann was gerochen hat und sie dann meinte, ja, ich wurde vergewaltigt. Und danach sind sie dann in der Clique miteinander auf eine Person losgegangen und haben die Person dann gefoltert. Ja, was... Das, was wir bei Hollaberg machen, gibt es im Grunde kaum eine rechtliche Handhabe. Was jetzt auch neu in diesem Gesetz verschärft wurde, ist eben, dass es zum ersten Mal Grabschen strafbar ist. Das war es ja, vorher auch warte, nicht. Warte. Bitte ruft jetzt mal Google auf. Schreibt rein Grabschen, Verurteil und dann sucht in dem Zeitraum 2000 bis 2010 mit der erweiterten Suche und schaut mal, ob ihr eine Verurteilung von einem Grabscher zwischen 2000 und 2010 findet. Da findet ihr einen ganzen Haufen. Aber wir haben erst 2016 haben wir das Gesetz dafür bekommen. Da würde ich gerne wissen, wie das funktioniert, dass man die Leute früher schon deswegen verknacken konnte. Das haben immer die Gamergate-Zeitmaschine gemacht. Die sind dann zu jedem Einzelnen zurückgereist und haben den, deswegen war die in letzter Zeit auch so selten verfügbar. Ja. Es war ja dieses Ding mit der, dass es ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe gab. Mhm. Und deswegen kann natürlich nicht jedes so, ja, ich habe irgendwie seine Hand auf meinem Po gespürt. So, also, ja, haben sie die angepackt? Nee, aus Versehen. Ja, dann... ein Jahr Freiheitsstrafe. Sie sind jetzt ein verurteilter Sexualstraftäter. Ja. Das ist halt lächerlich. Also, ich weiß nicht, mir ist das auch schon als verheirateter Mann passiert, dass ich dann in der Bar stehe und dann eine Hand an meinem Arsch fühle. Und dann denke ich mir halt auch so, ja, was soll ich jetzt damit? Kann ich jetzt zum Barkeeper gehen und sagen, gucken Sie mal, die böse Frau da, die hat mich blöd angemacht. Keine Ahnung. Also man kann man sowas nicht machen. Also es ist halt lächerlich. Also, Lebensrisiko nennt man sowas, glaube ich. Ja. Körperlicher Angriff war strafbar, aber Grabschen eben nicht. Also dieses sexualisierte Grabschen, ne? An den Hintern fassen, das war ja auch in eurer Sendung, da gab es ja auch ein Beispiel. Das kann jetzt geahndet werden. Das Problem ist natürlich, dass bei all diesen Übergriffen musst du es beweisen. Mhm. Wenn ja, jetzt diese Sachen so im Vorbeigehen passieren. Ey, wir reden diese Leute, es ist das Problem, dass du es beweisen musst. Das für 5000 Jahre Menschheitsentwicklung aus dem Fenster werfen. Ja, die sind erst dann zufrieden, wenn es die gleiche Zahl ist, Anzeigen zur Verurteilung. Dann erst ist alles okay. Ja, oder wenn es halt wirklich vorher Konsensformulare gibt. Ja, ich finde, dass man immer dem Opfer glauben soll und ich möchte hiermit öffentlich sagen, dass mich Julia Brilling vergewaltigt hat. Bitte sperrt die Frau ein. Glaub mir, ich bin das Opfer. In öffentlichen Räumen. Du bist alleine, du kennst den Täter nicht. Wie willst du es beweisen? Es ist quasi unmöglich. Aus Versehen. Es ist ja genau, nur so. Also es, und du, es ist einfach super schwierig, dagegen anzugehen. Deshalb ist unsere Herangehensweise auch eher so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und zu sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass Männer sich das raus. Deswegen ist unsere Herangehensweise, den Leuten erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Juden das Übel sind. Ja. Es ist das halt, weißt du, ich meine, niemand möchte doch sozusagen die Fraktion der Grabscher hier übernehmen. Wenn du dann sozusagen eine ungewollte Aufmerksamkeit darüber bekommst, dass du halt einfach nur als Person irgendwo rumgammelst und nicht jemand blöd anfasst. Aber wie willst du das denn in der Gesellschaft umsetzen, dass du die Person sofort dran bekommst? Also wie willst du das denn machen, dass deine Beschuldigung reicht, um jemandem das Leben zu ruinieren? Das ist das, was man haben will, dass man sozusagen einfach nur die Beschuldigung in den Raum wirft und dann der Staat herkommt und ein Leben ruiniert darüber. Das hat Tradition, das hatten wir im 17. Jahrhundert und 18. Jahrhundert mit den Hexenverbrennungen, das hatten wir in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts mit dem, guck mal, der hat über einen Adolfwitz gelacht oder der hat Stalin verunglimpft, also kennen wir ja. Ja, ich meine, in Kanada haben 4 Teenager-Mädels wollten das Taxi nicht bezahlen und haben dann zum Taxifahrer gesagt, wir werden einfach behaupten, dass du uns angefasst hast und dass du uns vergewaltigen wolltest. Und es ging da um 19 kanadische Dollar. Und hätte der Typ kein Video gehabt von der Taxifahrerkabine, dann wäre er wegen Vergewaltigung dran bekommen, weil er halt 4 zu 1 Person als Zeugen sind. Also das ist halt, das ist lächerlich. Rausnehmen bei Frauen zu machen, sogar öffentlich, sodass andere es mitkriegen können. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, hast du da eher ein hoffnungsvolles Bild, dass sich Dinge weiterhin, oder was heißt weiterhin, an manchen Punkten irgendwie ins Bessere oder Gute entwickeln können? Oder glaubst du eher aufgrund der gesellschaftlichen Umstände, aufgrund dieser digitalisierten Welt und so weiter, dass das vielleicht alles nur noch schlimmer wird? Ja, es ist so ein bisschen beides. Also ich bin jetzt eher positiv und finde schon, dass es alles ist in Bewegung und es verändert sich und es wird auch besser. Ich meine, wir sitzen jetzt auch hier und reden drüber. Ich finde das sehr gut, dass wir ein Forum haben und irgendwie eine Stunde haben, wo es nur um dieses Thema geht. Wovon redet ihr eigentlich? Verschiedene Stimmen gehört werden. Also wir müssen, glaube ich, einfach weitermachen, darüber zu reden. Es darf nicht einfach so unter den Teppich gekehrt werden oder so tun, als würde es kein Problem geben. In Deutschland ist es sehr stark so ein Ding, es gibt keinen Sexismus in Deutschland. Ne? Und es gibt ganz viel Sexismus. Ja, in Deutschland ist das ganz stark ein Problem. Es gibt keinen Sexismus gegen Männer, weil das ist ja strukturell und so weiter und so fort. Was jetzt Internet angeht, ist es so, dass es viele Chancen eröffnet, wie zum Beispiel den Hollaback-Blog. Ne? Wir nutzen das Internet, um überhaupt ein Forum zu haben. Allerdings ist es auch so, dass wir nutzen das Internet, um überhaupt einen Pranger zu haben. Dass eben ganz viel neue oder hemmungslose Belästigung und Beleidigung da stattfindet. Ich glaube, das konnte man schon ganz gut sehen in den Kommentaren zu eurer Sendung. Die waren echt krass. Das war zum Teil echt schwer zu ertragen. Das mit anzugucken und denkst, das machen die doch gerade nicht. Ne? Das schreiben die doch da gerade nicht hin. Aber das Ding ist, ja, du sagst deine Meinung und jemand abends sagt, dass du doof bist. Willkommen in der Realität. Keine Ahnung, es ist egal, was du für eine Meinung hast. Ich wette mir nicht, wenn irgendein Hinz ankommen würde und sagen würde, ich überweise jetzt jedem Deutschen 10.000 Euro, würde der auch Morddrogen bekommen. Warum ist es nicht für, keine Ahnung, Leute in Afrika oder die Krebsforschung ausgeht? Keine Ahnung. Das ist einfach lächerlich. So, ich sag meine Meinung. Andere Leute haben andere Meinung. Manche davon drücken sich undifferenziert einfach nur mit einer Beleidigung aus. Hilft mir. Ich habe Probleme. Ich habe Gender Studies studiert. Keine Ahnung. Ich sitze zu Hause in meinem Computer, kann schreiben, was ich will, das macht ja nichts. Und das macht ganz viel. Also Worte machen ganz viel aus und da muss, glaube ich, noch viel mehr Arbeit geleistet werden. Und wir müssen halt irgendwie Wege finden, dass alle egal wie sie damit umgehen, irgendeine Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen oder sich davor zu schützen. Ich finde gerade den Punkt, den du jetzt zum Schluss noch gesagt hast, auch sehr wichtig, dass man versucht, auch als Mensch, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, selbst wenn man das vielleicht nicht so wahrnimmt als Problem. Mir geht es ja selbst manchmal so mit gewissen Dingen, dass ich... Ja, versetzt euch mal rein in die Leute, von denen ihr da meint, dass die einfach verurteilt werden sollen, weil irgendwer gesagt hat, so, ich habe Nein gesagt. Mich fast dabei erwische zu sagen, ich möchte meinen Consent geben vor der Verurteilung, weißt du? No accusation without consent. Vielleicht ein bisschen so eine liberale Einstellung, weil es mich persönlich irgendwie nicht trifft. Aber wenn man so ein bisschen dann über den eigenen Tellerrand hinausguckt und einfach denkt, doch, ich kann mich auch dafür einsetzen oder dagegen einsetzen, weil es eben andere Menschen gibt, für die ist das ein Riesenproblem. Mhm. Und das fand ich auch in der Live-Sendung mit Kitty Cat auch schön und jetzt auch nochmal in dem Nachgespräch mit dir zu sehen, wie unterschiedlich man eben sein kann, was das Thema betrifft, wie unterschiedlich man da herangeht und trotzdem eigentlich ja doch einer Meinung ist. Ja. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde es toll, dass ihr mit diesem Verein auf jeden Fall versucht, mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Dankeschön. Danke auch. Vielen, vielen Dank. Das war Problemzone Pro mit Julia von Hollerbeck und wir sehen uns nächste Woche. So funktioniert auch politische Meinungsbildung nicht. Ich glaube nicht, dass ein Problem existiert, aber weil mir irgendwelche Leute sagen, dass sie das persönlich schwer betrifft, sehe ich mich auch in der Pflicht, mich zu engagieren. So funktioniert es nicht. Also wenn ich ein Problem nicht sehe, dann sehe ich ein Problem nicht. Also dann, ich setze mich auch nicht gegen Chemtrails ein. Obwohl es Leute gibt, die sagen, das ist ganz schrecklich. Wie du setzt dich nicht gegen Chemtrails ein? Was bist du für einer? Ich finde auch Wasser mit Blut versetzt, richtig? Hm. Du musst hier einen Chembuster in den Garten stellen. Nee, ich habe eine Orgonpyramide. Oh, Sexismus-Expertin, ey. Dass es das überhaupt gibt, ist eigentlich schon ein Armutszeugnis. Ohne Spaß, weißt du? Dann kommen die Genderisten an und sagen so, wir leben in einer ungerechten Welt, wir müssen mehr machen und mehr tun. Und ich denke mir jedes Mal, komm, tu doch einfach das Gender and Women Studies komplett die Finanzierung streichen und würde sie in Entwicklungshilfe geben, dann hat man tatsächlich was Gutes gemacht. Also auch wirklich ganz ernsthaft, selbst wenn du so Feministin sein möchtest oder so, kannst du nicht einfach einen normalen Job haben und einen dämlichen Aktivismus Teilzeit machen, weil dir die Sache wichtig ist? Kannst nicht normal arbeiten gehen wie normale Menschen und dann abends noch eine Stunde an deiner Idee falschen? Musst du dann wirklich da Tag für Tag in einem Verein stehen und sagen, oh, guck dir an, die ganze Welt ist so ungerecht. Weißt du, ich keine Ahnung. Ich finde es klasse. Aber immerhin, sie ist ausgekommen, ohne Stärke mehr Geld zu fordern. Also zumindest, sie hat jetzt nicht im Klartext davon gesprochen. Stimmt. Das ist ja schon mal was. Ja. Wollen wir noch ein Video gucken oder wie sieht's aus? Machen wir heute eine Kurzfassung. Ich kann gar nicht so viele Bücher lesen, die ich brauche, um die Gehirnzellen zu wachsen anzuregen, die mir jetzt gerade abgestorben sind. Also. Ja, ich bin auch ein bisschen geplättet, also. Ja, genau, es kommt dazu. Ja, dann machen wir doch heute einfach einen kurzen Stream und sammeln unsere Kräfte für nächste Woche, oder? Ja, so sieht es aus. Wir sind halt Weihnachts- und krankheitsgeschädigt. Ich muss morgen um 7:30 los, weil meine Eltern ein Weihnachtsfrühstück machen statt einem Weihnachtsessen. Wie sadistisch, an einem Feiertag früh aufstehen. Ja. Ich muss halt noch ein Stück Zug fahren, bis ich bei denen bin. Und dann, ja. Tja, dann sind ja doch noch ein paar Leute zusammengekommen. Ich war der Marsaffe im Weltraumaffenkleid. Und dann können die Restlichen auch nochmal Tschüss sagen, wa? Jo, ich war der Ebe. Ich bin vollgefressen vom Put und hatte ein Sitzen. Es hat mich trotzdem sehr gefreut, mich an Weihnachten hier mit euch zu versammeln, um wie alte Männer gegen Wolken zu brüllen. Ich bin der Mondaffe und ich äußere gerne unqualifizierte Meinung in einem lauten Tonfall. Ja, ich bin der Caps Lock und ich bin ein bisschen krank heute. Bis nächste Woche. Macht's gut Bis da dann. draußen.